Anfang des 20. Jahrhunderts glaubte niemand daran, dass die Menschheit unter Beobachtung stehen könnte. Von Wesen, die uns mit dem gleichen Interesse beobachteten, wie ein Forscher, der durch sein Mikroskop das Treiben in einem Wassertropfen studiert. Und genauso wie der Einzeller im Wassertropfen sich nicht um seinen Beobachter schert, kümmerten wir Menschen uns nicht um die, die das Leben auf der Erde studierten. Stattdessen gingen wir sorglos unseren Alltagsbeschäftigungen nach und verschwendeten keinen Gedanken daran, dass sich auf anderen Himmelskörpern andere Lebensformen entwickelt haben könnten, die der menschlichen weit überlegen waren. Stattdessen fokussierte das neue Jahrhundert unsere Aufmerksamkeit stärker denn je auf unser eigenes Dasein. Und der 1. Januar 1900 läutete ein Jahr bedeutender Ereignisse ein. In Südafrika tobte der Burenkrieg und in China begann der Boxeraufstand. Europa fühlte sich als Nabel der Welt und schröpfte seine Kolonien. Sigmund Freud veröffentlichte seine Traumdeutung und Max Planck begründete die Quantenphysik. Am Bodensee startete der erste Zeppelin und gab einen Ausblick auf eine Epoche der Bewegung, deren Technikversessenheit sich in Paris manifestierte, wo die Weltausstellung zu einem Fest des Fortschritts wurde. Ich war damals dabei. Mit meinem jüngeren Bruder Stuart war ich aus England nach Paris gereist, um dieses epochale Ereignis mit eigenen Sinnen zu erkunden. Platz da! Hey! Was war denn das? Ein Fahrrad. Ja, das weiß ich auch, aber wie kann es so leise sein? Das finden wir später heraus. Komm jetzt, wir sind da. Kannst du es kaum abwarten, was? Da drin wartet die Zukunft. Also los! 40 Länder präsentierten sich auf der Weltausstellung. Es gab Pavillons für Chemie, Politik, Militärwesen, Kunst. Im Mittelpunkt aber stand die Technik. Und es wurde eindrucksvoll demonstriert, was die Menschheit im neuen Jahrhundert erwarten durfte. Dieselmotor, Tonfilm, Rolltreppe und Strom für alle. Das ist also der berüchtigte Elektrizitätspalast. Sieh es dir an, Simon. Das ist der Schlüssel zu Fortschritt und Wohlstand. Aha. Und wieso? Na, denk doch mal weiter. Wenn jeder Mensch Zugang zu Strom hat, kann sich jeder seinen eigenen Mikrokosmos erschaffen. Mit Licht, Wärme und Telefon. Du tust so, als wäre Strom eine Quelle für das persönliche Glück? Nicht eine. Die Quelle. Und nicht nur für das persönliche Glück. Auch für das Gesellschaftliche. Glaub mir, eines Tages werden wir mit Strom auch Eisenbahnen antreiben, eine Straßenbeleuchtung errichten und öffentliche Einrichtungen heizen. Jetzt geht die Fantasie mit dir durch. Nein, wirklich. Und vielleicht bringt uns die Elektrizität sogar irgendwann ins All. Irgendwann? Also, ich gehe davon aus, dass ich darüber nicht mehr werde schreiben können. Und das alles leise. Ich meine das ernst, Simon. Denk an das Dröhnen der Dampfmaschinen. Und jetzt komm mal näher. Lausche mal diesem Generator. Der Stille der Elektrizität. Aha. Fünf Tage lang blickten wir in die Zukunft. Fünf Tage lang schwärmten wir von fantastischen Möglichkeiten, deren Realisierung nur einen kleinen Schritt weit entfernt schien. Unsere moderne, aufgeklärte westliche Welt, wir würden die Zukunft verändern. Nein, wir waren die Zukunft. Niemand würde den Fortschritt aufhalten können. Oder uns. Jedenfalls dachten wir das. Zurück in London trennten sich unsere Wege an der Waterloo Station. Stuart bestieg eine Kutsche, die ihn zu seinem Haus im West End bringen sollte. So, hier, die Tasche. Danke. Ja, na dann, vielen Dank für deine Gesellschaft und die Einsichten, die du mit mir geteilt hast. Und über die du lachst. Das tue ich doch gar nicht. Ach, ich kenne dich doch. In deinen Augen bin und bleibe ich dein kleiner Bruder. Ja. Vielleicht bin ich ungerecht. Wart's ab. Wir entlocken der Natur so viele Geheimnisse, dass wir sie bald beherrschen werden. Simon, Ich bin so froh, in dieser aufregenden Zeit zu leben. Es ist ein Aufbruch. Ins elektrische Zeitalter. Ja, dem kann wohl nur ein Narr widersprechen. Wir sehen uns nächsten Monat? Auf jeden Fall. Sehr gut. Bis dann. Bis dann, Großer. Ich musste noch mit dem Zug weiter bis nach Ottershoff fahren und freute mich darauf, endlich anzukommen. Die ganze Reise hatte ich nämlich einen ziemlich sperrigen Gegenstand mitgeführt. Eines dieser neuartigen Fahrräder mit den Lufträdern. Ich hatte nicht widerstehen können und ein kleines Vermögen in Paris dafür bezahlt. Aber dann war es endlich soweit. Ich fuhr vom Bahnhof aus wie auf Watte gedämpft nach Hause, nach Maybury. Und die ganze Strapaze des Transports war vergessen. Hey, Schuster, wie war Paris? Laut. Und die Weiber? Mensch, der ist doch verheiratet. Na und? Frankreich ist weit weg. Hey, Vorsicht! Vorsicht! Ah, oh, oh. Mist! Mein Gott, ist Ihnen was passiert? Ich weiß nicht. Warten Sie, kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. So, ja. Tja, ich habe Sie gar nicht gehört. Und Sie waren ziemlich schnell. Ja, aber Sie rannten einfach ohne zu gucken auf die, Professor Ogilvy? Kennen wir uns? Simon Schuster vom Daily Chronicle. Ach ja, richtig. Ja, ich erinnere mich. Sie haben den Artikel über den Merkur geschrieben. Die Venus. Die Venus, stimmt ja. Hat mir gefallen, ja. Gut recherchiert. Kompliment, ja. Danke. Und was macht das Observatorium? Ach, wissen Sie, ich modernisiere es ständig und dank der Morsetechnik bin ich jetzt mit den Astronomen aus aller Welt vernetzt. Oh, vernetzt? Oh ja. Es ist fantastisch, ja. Wenn der eine etwas entdeckt, kann er es den anderen blitzschnell mitteilen. Sie ahnen bestimmt, wie aufregend das gerade jetzt für uns ist. Noch so einer. Bitte? Ja, auch nichts. Sie klingen nur wie mein Bruder. Sagen Sie mal, sind das Luftreifen? Ja, der neueste Schrei aus Paris. Sehr angenehm zu fahren. Wollen Sie mal? Sie waren auf der Weltausstellung? Gerade erst zurückgekommen. Dann haben Sie noch gar nichts davon gehört? Wovon denn? Na, dem Gasausstoß auf der Oberfläche des Mars. Gasausstoß? Ja. Professor Lavelle auf Java hat es telegrafiert. Es stand sogar schon in der Morgenzeitung. Der Ausstoß ereignete sich vergangene Nacht um 0 Uhr Greenwich-Zeit. Nach dem Spektrum des Gases zu urteilen, besteht es hauptsächlich aus Wasserstoff und es bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf die Erde zu. Ist das denn ungewöhnlich? So etwas ist noch nie vorgekommen. Ich meine, beobachtet worden. Interessant. Eine Viertelstunde später war es plötzlich weg. Lavelle telegrafierte, es habe ihn an das flammende Gas aus einer abgefeuerten Kanone erinnert. Das muss aber eine gewaltige Kanone gewesen sein, wenn man es von hier aus sehen kann. So etwas Ähnliches habe ich auch gedacht. Haben Sie vielleicht Lust, mich zu begleiten? Sie begleiten? Wohin denn? Ins Observatorium. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen und für Sie könnte eine Story dabei herausspringen. Vorausgesetzt, ja, wir entdecken was. Also, wissen Sie, eigentlich hatte ich mich auf zu Hause gefreut, auf Catherine, meine Frau. Ah ja, verstehe. Ja. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Andererseits, ich hatte ja angekündigt, dass es später werden könnte. Nein. Ich möchte nicht für Unmut in Ihrer jungen Ehe sorgen. Hören Sie, das mit dem Mars klingt sehr interessant. Ich meine, seit Schiaparellis Entdeckung der Kanäle spekuliert man ja darüber, ob der Planet bewohnt sein könnte. Oh, Sie kennen sich aus. Naja, das sind ja auch wichtige Themen. Hören Sie, ich will dabei sein, als Erster dabei sein, wenn es etwas zu entdecken gibt. Catherine wird es sicher verstehen. Sie scheinen mir der Richtige zu sein. In Ordnung. Kommen Sie. Das Observatorium stand auf Fox Hills, dem höchsten Punkt in Ottershaw. Ich hatte es noch nie von innen gesehen. Offenbar war ich noch immer im Technikrausch von Paris, denn die Masse an Apparaturen und Teleskopen beeindruckte mich sehr. Können wir auch Schiaparellis Kanäle sehen? Vielleicht. Der Mars steht der Erde zurzeit sehr nahe. Das kommt selten vor. Dennoch ist es nicht so, dass wir jede Einzelheit auf seiner Oberfläche sehen können, wie unter einem Mikroskop. Der Mars ist immerhin noch 140 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Helfen Sie mir doch mal mit der Kuppel. Nehmen Sie das Rad dort hinten. In Ordnung. Ja, richtig. Die Kuppel über unseren Köpfen öffnete sich und schenkte uns einen fantastischen Blick auf den glasklaren Sternenhimmel. Ja, richtig. Ja, es ist eingerichtet. Auf den Mars? Ja, Sie müssen ihn jetzt sehen können. Bitte. Ja. Ich sah durch das Teleskop und erblickte den kleinen roten Planeten. Gleich daneben leuchteten drei helle Punkte auf, weit entfernte Sterne in der unergründlichen Tiefe des Alls. Jeder kennt den Anblick der Milchstraße in einer kalten, klaren Nacht. Doch durch ein Teleskop betrachtet, erscheint diese Finsternis noch um ein Vielfaches tiefer, ein unergründlicher, schwarzer Schlund. Und dann sah ich es. Professor Ogilvy? Was ist denn? Am unteren Rand des Planeten. Sehen Sie. Oh. Ist das etwa eine weitere Explosion? Oh ja. Ein rötlicher Blitz. Genau wie der Bell ihn beschrieben hat. Aber Sie sagten doch, er hätte ihn schon gestern gesehen. Wie kann er dann heute wieder auftauchen? Das muss ein neuer Ausstoß sein. Exakt 24 Stunden nach dem ersten. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Sind Sie sicher mit der Zeit? Sind es wirklich exakt 24 Stunden seit dem Gasausstoß von gestern? Ja. Lavelle hat mir die Zeit und die Koordinaten telegrafiert. Und er ist ein erfahrener Astronom. Der macht keine halbherzigen Angaben. Könnte es sein, dass Sie gezielt abgegeben wurden? Gezielt? Absichtlich, meine ich. Dass es sich nicht um ein zufälliges Ereignis handelt, sondern... Sprechen Sie etwa von intelligentem Leben? Naja, ich frage mich nur, wie sich diese zeitliche Präzision erklären lässt. Ja, bevor wir Marsmenschen als Ursache in Erwägung ziehen, sollten wir uns lieber klar machen, dass es diese Präzision vielleicht gar nicht gibt. Obwohl sich eine entsprechende Schlagzeile in Ihrer Zeitung natürlich gut machen würde. Aber Sie haben doch gerade selbst gesagt, dass beide Gasausstöße exakt 24 Stunden auseinanderliegen. Das war lediglich eine Feststellung. Wir wissen nicht, ob wir es nur mit diesen beiden Eruptionen zu tun haben. Vielleicht gab es in der Zwischenzeit weitere kleinere, die niemand beobachtet hat. Oder es fanden welche auf der Rückseite des Planeten statt. Wir haben keine Ahnung, wie viele es in Wirklichkeit sind. Sie schließen also die Möglichkeit aus, dass es auf dem Mars Leben wie hier geben könnte? Naja, die Wahrscheinlichkeit ist, ich weiß nicht, vielleicht 1.000.000 zu 1. Viel wahrscheinlicher ist, dass ein Meteoritenschauer auf dem Mars niedergegangen ist. So gern ich Ihnen eine spektakulärere Schlagzeile gönnen würde, Mr. Schuster. Aber mit Marsmenschen haben wir es hier ganz sicher nicht zu tun. Als ich in den folgenden Nächten das Schauspiel immer Punkt 0 Uhr wiederholte, war klar, dass Ogilvy sich geirrt hatte. Das Phänomen sprach sich langsam aber sicher herum. Tausende Menschen fanden sich Nacht für Nacht auf Englands Straßen ein, um bei milden, spätsommerlichen Temperaturen mit Fernrohren, Feldstechern und selbstgebauten Teleskopen den Nachthimmel zu beobachten. In den Zeitungen berichteten Observatorien auf der ganzen Welt von den Eruptionen auf unserem Nachbarplaneten und zahlreiche Experten ließen sich über mögliche Ursachen aus. Doch nach 10 Nächten endeten die Eruptionen plötzlich und genauso schnell löste sich die Faszination für den roten Planeten wieder auf. Der Sommer neigte sich dem Ende entgegen und auf dem Mars war es wieder still. So still, als wäre nie etwas gewesen. Das erste Geschoss erreichte uns in den frühen Morgenstunden. Es ging auf einem Acker zwischen Horsell, Ottershaw und Woking nieder. Der Aufschlag war so heftig, dass die Leute der umliegenden Ortschaften aus dem Schlaf gerissen wurden. Auch ich. Hastig zog ich mich an, schwang mich auf mein Fahrrad und radelte los. Was ist denn los? Da hinten brennt es. In Horsell? Nein, davor. Vorsicht da. Hey, Schuster! Wissen Sie, was da los ist? Nein, vielleicht ein Meteorit. Ein Meteorit? Das will ich sehen. Ich auch. Aus heutiger Sicht betrachtet, waren wir auf geradezu unheimliche Art und Weise naiv. Eine wirkliche Gefahr vermutete niemand. Und doch war sie da gewesen. Die ganze Zeit über. War unaufhörlich näher gekommen. Tag für Tag, Stunde für Stunde, bis sie ihr Ziel erreichte. Ich war einer der Ersten, der am Ort des Aufschlags eintraf. Mein Gott, das gibt's doch nicht. In westlicher Richtung standen Bäume in Flammen. Eine breite Schneise klaffte im Waldstück. Das Geschoss hatte ein gewaltiges Loch in den Boden geschlagen. Der Acker hatte es fast komplett verschluckt. Nur ein kleiner, zylinderförmiger Teil ragte aus dem Krater heraus und war mit einer dicken, braunen Kruste bedeckt. Der Durchmesser des Zylinders betrug etwa 30 Yards. Fasziniert kletterte ich den Krater hinab, wollte das Objekt einer unheimlichen Faszination folgend berühren. Was ist das nur? Nicht anfassen! Professor Ogilvy rannte auf mich zu. Er musste den Weg von seinem Haus gerannt sein, denn er war ganz außer Atem und völlig verschwitzt. Nicht, Schuster! Helfen Sie mir da runter! Ja, Vorsicht! So. Ich helfe Ihnen. Ja, danke. Sie dürfen das Objekt nicht berühren. Es ist vom Flug durch die Atmosphäre noch glühend heiß. Wenn Sie es jetzt anfassen, bleibt von Ihrer Hand nichts mehr übrig als bloße Knochen. Oh, ja, natürlich. Danke, Professor. Sehen Sie sich das an. Es kommen immer mehr Leute herbei. Naja, hier gibt es ja auch was zu sehen. Schuster? Ja? Ich möchte, dass Sie alles notieren. In Ordnung. Nicht nur für Ihre Zeitung, sondern auch für mich. Ich möchte mich später an Ihren Notizen orientieren. Geht das? Natürlich. Na, danke, ja. Warten Sie, ich habe meinen Block dabei. Können Sie denn schon sagen, was es ist? Ja, ein Meteorit jedenfalls nicht. Farbe und Form sind ungewöhnlich. Man könnte fast meinen, dass... Haben Sie das gehört? Ja, das kam aus dem Inneren des Zylinders. Seltsam. Vielleicht sind es chemische Prozesse, die dieses Geräusch verursachten. Keine Sorge, das war nur ein Stück von der Außenkruste. Kann es sein, dass das Ding auseinanderfällt? Ah, sicher nicht. Nein, nein. Was ist denn jetzt wieder? Mama, sieh nur! Da dreht sich was! Der Junge hat recht. Da oben dreht sich was. Gehen Sie nicht zu dicht an den Rand. Bleiben Sie vom Krater weg. Es ist hier nicht ungefährlich, Herrschaften. Aber sehen Sie doch. Er hat recht, Professor. Sehen Sie da, an der Spitze des Zylinders. Tatsächlich. Da muss eine Luke sein. Jedenfalls keine chemischen Prozesse. Da ist bestimmt was drin. Ja, das Ding ist innen hohl. Vielleicht sind da Menschen drin. Mein Gott, die müssen da drin doch bei lebendigem Leibe rösten. Mama, ich hab Angst. Was reden Sie denn da? Hier sind Kinder. Still! Seien Sie doch mal leise! Wir versuchen, da rauszukommen. Tja, wir müssen ihnen helfen, Schuster. Aber wie denn? Nein, das ist nur der Druck, der sich ausgleicht. Sehen Sie, dort, wo sich die Luke gedreht hat. Ein Licht! Da, unter der Kruste. Das Ding ist mir nicht geheuer. Verschwinden wir lieber, solange wir noch können. Schuster? Ja? Holen Sie meinen Stock. Was? Einen Stock, schnell. Sekunde, ich... Hey, lassen Sie das. Warum? Sie können doch nicht mit Steinen nach dem Ding werfen. Hey, was macht ihr denn da? Hört sofort auf. Da sind vielleicht Menschen drin, die unsere Hilfe brauchen. Und ihr bewerft sie mit Steinen. Er hat recht, hört auf. So, hier, der Stock, Professor. Ja, danke. So, jetzt werden wir ja sehen, ob... Ruhe, Leute! Okay, also nochmal. Keine Antwort. Da Dann sind die da drinnen entweder tot oder bewusstlos. Wir holen sie raus! Halten Sie durch! Glauben Sie, die hören Sie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brauchen wir Hilfe. Ich hole Mr. Gregg. Und was soll ich inzwischen machen? Bis sich das Ding abgekühlt hat, vergehen noch Stunden, vielleicht sogar Tage. Wissen Sie was? Schreiben Sie, berichten Sie. Bis später. Ja. Nun warten Sie doch, ich... Verlieren Sie keine Zeit. Möglicherweise haben wir es hier mit einer Weltsensation zu tun. Ich blieb noch ein paar Minuten bei dem seltsamen Objekt. Dann fuhr ich in die Redaktion und verfasste meinen Artikel. Nur die Wahrheit, nur die Fakten. Es war eine der geschliffensten Reportagen, die ich je verfasst hatte. Immerhin war ich vielleicht der Erste, der über das Phänomen berichtete. Und der Artikel sollte für mich eine journalistische Referenz werden. Leider hatte der Chefredakteur ganz eigene Vorstellungen von einer Schlagzeile. Was soll das sein, Schuster? Ich verkaufe hier Zeitungen, keine Enzyklopädien. Ja, aber... Nichts aber. Geben Sie her, ich werde das verfeinern. Verfeinern? Aber... Raus jetzt, ich hab zu tun. Aber... Keine Sorge, Ihr Name wird runterstehen. In Anbetracht der neuen Schlagzeile fand ich das wenig amüsant. Marsianer bei lebendigem Leib verbrannt, Extrablatt, Weltraumschiff abgestürzt. Lesen Sie alles über die Leichen vom Mars. Extrablatt. Die Extra-Ausgabe lockte eine erste Welle von Gaffern an. Dann zogen die anderen Londoner Redaktionen nach und lösten eine wahre Flut an Schaulustigen aus, die zum Acker pilgerten. Und Sie glauben, da sind noch Leute drin? Möglich ist es, obwohl sich der Zylinder im Moment nicht mehr dreht. In der Zeitung stand doch was von Marsianern. Nur sehe ich hier keine Marsianer. Wo sind die denn jetzt? Ich glaube nicht, dass da jemand drin ist. Wer hat denn dann geschraubt? Vorsicht da! Zur Seite, Leute! Lasst den Wagen durch! Also los, Männer. Vier steigen in die Grube, die anderen stellen die Zäune auf. Und das Ganze ein bisschen plötzlich. Also gut, komm. Nach Redaktionsschluss kehrte ich so schnell wie möglich zum Zylinder zurück. Auf dem Acker herrschte eine regelrechte Volksfeststimmung. Überall standen Schaulustige und völlig wild und quer geparkte Einspänner, Automobile und Fahrräder auf dem Feld. Schnell entdeckte ich Ogilvy. Er stand am Rand der Grube und machte irgendwelche Messungen in der Nähe des Zylinders. Als er mich sah, wurde sein Blick düster. Schuster! Stimmt was nicht, Professor? Sehen Sie sich mal um. Da haben Sie ja was Schönes angerichtet. Ich dachte, Sie sind ein seriöser Journalist. Das bin ich auch. Mein Chef hat den Artikel komplett umgekrempelt. Verstehe. Na, die Meute wäre früher oder später sowieso gekommen. Mr. Gregg! Ja, Sir? Die Gitter bitte ein paar Meter um die Grube herum aufbauen. Menschenmenge macht mir Angst. Und dann noch die Kinder, die so herumturnen. Was haben die bloß für Eltern? Wir riegeln die Grube ab, dann kommt keiner mehr ran. Oh, entschuldigen Sie mich. Louis, nicht dort! Es ist zu dicht! Sie wollen den Zylinder ausgraben lassen? Ja, das will ich. Er ist jetzt kühl genug. Aber davor will ich ihn etwas genauer untersuchen. Kommen Sie mit und helfen Sie mir. Da ist der Deckel. Er dreht sich wieder. Zurück, bleiben Sie hinter der Absperrung. Bleiben Sie zurück. Was ist das? Kommt das auch aus dem Zylinder? Lassen Sie uns doch mal näher ran. Hey! Gregg, drängen Sie die Leute zurück. Ich sagte zurück. Hey, das Ding gehört nicht dir. Wie kommst du dazu? Ich hab gesagt... Vorsicht, der Deckel fällt runter. Plötzlich herrschte atemlose Stille. Wir alle erwarteten, dass nun ein Mensch oder etwas Menschenähnliches aus dem Zylinder kommen würde. Doch etwas anderes kam. Etwas ganz anderes. Sehen Sie da? Da bewegt sich was. Was zur Hölle ist das? Mein Gott, was ist das? Zwei Augen flammten in der Dunkelheit der Zylinderöffnung auf. Etwas Schlangengleiches löste sich aus der Finsternis und züngelte durch die Öffnung. Ihm folgte ein zweiter Tentakel. Mir fuhr ein kalter Schauer über den Rücken. Professor Ogilvy! Zurück, Schuster! Zurück! Nicht zu nah herangehen! Aber da sind noch Männer in der Grube! Oh Gott, ich komm raus! Der Marsmensch kommt! Ein graues Etwas, groß wie ein Bär, erhob sich aus der Öffnung. Keine Haare, kein Kinn, dafür böse, dunkle Augen und ein zuckendes, dreieckiges Maul aus dem Speicheltropf. Am Kopf schlängelten sich kleine Tentakel wie Schlangen. Die Haut glänzte wie feuchtes Leder. Und ein widerwärtiger Gestank verbreitete sich. Noch nie in meinem ganzen Leben hatte ich etwas derart Hässliches gesehen. Als sich die Kreatur langsam aus der Zylinderöffnung hiefte, hob und senkte sich ihr Rumpf unter heftigem Keuchen, so als leiste sie eine unglaubliche Kraftanstrengung. Als die Leute begriffen, womit sie es zu tun hatten, sprang der Schrecken wie ein Funke von einem zum nächsten und die sensationslüsterne Menge verwandelte sich in einen panischen Mob. Greg, holen Sie Ihre Leute aus der Grube! Was? Ihre Arbeiter! Einer steht direkt unter der Öffnung! Oh, verdammt! Jerry, weg da! Was? Er sieht die Kreatur nicht! Vorsicht, Mann! Geh weg da! Da! Es stürzt runter! Ah! Jerry! Mein Bein! Es liegt direkt auf meinem Bein! Wir holen dich heraus! So hängt ihr da! Greg, so tun Sie doch etwas! Aber was soll ich denn? Ich beweg dich! Das Wesen wird ihn zerquetschen! Da! Nein. Es wälzt sich herum! Nein! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Oh mein Gott! Los, holen Sie die anderen da raus! Weg da, Leute! Raus aus der Grube! Sofort! Sehen Sie! Da kriechen noch mehr Marsmenschen raus! Wir müssen Ruhe bewahren! Wir müssen hier verschwinden, Professor! Kommen Sie, Professor! Nicht so schnell! Hier lang, Professor! Zu den Tannen! So, das reicht! Oh. Verdammt! Was sind das für Biester? Ich weiß es nicht. Aber es sind nicht unsere Freunde, das steht fest. Das wissen wir doch noch gar nicht. Am besten räuchern wir die Viecher aus. Sind sie verrückt geworden? Sie haben einen Mann zerquetscht. Nur weil er im Weg war. Und wenn die ihn jetzt fressen? So ein Unsinn! Es war ein Unfall! Bitte haben Sie nicht gesehen, wie schwerfällig sich diese Wesen bewegen? Die Marsatmosphäre ist viel dünner als unsere. Deshalb sind diese Wesen auf der Erde viel schwerer. Es muss unglaublich anstrengend für Sie sein, sich hier bei uns fortzubewegen. Und was wollen Sie hier? Warum kommen Sie zur Erde? Das müssen wir herausfinden. Ja. Unbedingt, bevor es zu Missverständnissen kommt. Wie denn? Wie wär's mit Fragen? Gute Idee. Was? Das war nur ein Scherz, Professor. Wir fragen Sie. Ja, leider wissen wir nicht, in welcher Sprache Sie kommunizieren. Wir brauchen also ein Symbol oder sowas. Moment, Sekunde mal. Wollen Sie damit sagen, Sie wollen da wieder hingehen, sich vor diese Oktopusköpfe stellen und sie dann irgendwie mit Handzeichen zum Tee einladen? Wenn Sie Tee mögen? Sie meinen das nicht wirklich ernst, oder? Sehen Sie doch hin, Schuster. Im Augenblick sind Sie in der Grube gefangen. Sie kommen nicht raus. Und jetzt stellen Sie sich mal vor. Sie würden aus irgendeinem Grund zu einer neuen Welt aufbrechen und statt dass Ihnen dort geholfen wird, bewirft man Ihr Vehikel mit Steinen. Oder Sie rufen Hilfe und alle rennen weg. Wie würden Sie sich denn da fühlen? Falsche Frage, Prof. Meiner Meinung nach. Ich würde nämlich gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendwo hinzufliegen, wo ich mich nicht auskenne. Und genau das ist das Problem. Mr. Schuster, geben Sie mir Ihr Hemd. Mein Hemd? Ja, bitte. Ich brauche es. Und Sie, Mr. Greg, suchen mir einen Stock. Etwa einen Yard lang. Was haben Sie vor? Wir taten, was Ogilvy von uns verlangte. Und während ich mein Hemd auszog und Greg nach einem Stock suchte, schob sich fast unbemerkt ein langer, dünner Stab aus der Grube, an dessen Spitze sich eine Art Scheibe schwerfällig drehte. Hier, bitte, Professor. Danke. Und was soll das jetzt? Ich bastel uns eine Fahne. Eine weiße Fahne? Soll das heißen, wir geben auf? Nein, wir geben nicht auf. Das soll signalisieren, dass wir in Frieden kommen. So, Moment mal. Ja, das ist ja wunderbar, Ihr Hemd. So, fertig. Warten Sie. Was, wenn diese Dinger da Sie sofort angreifen? Es sind Tiere. Greg, es mag ja sein, dass uns diese Wesen hässlich und abscheulich vorkommen. Aber sie haben eine Maschine gebaut, mit der sie den Weltraum durchqueren konnten. Und das bedeutet, dass sie intelligent sein müssen. Deshalb müssen wir ihnen zeigen, dass wir es auch sind. Indem wir uns ergeben? Indem wir ihnen zu verstehen geben, dass keine Gefahr von uns ausgeht. Sie wollen dahin? Jetzt? Natürlich. Dann komme ich mit. Nein. Ich habe bereits einen Mann verloren. Nochmal sehe ich da nicht zu. Dann komme ich auch mit. Nein, Schuster, Sie nicht. Sie bleiben hier. Es ist wichtig, dass Sie alles beobachten und aufschreiben. Alles, was geschieht. damit uns nichts entgeht. Aber dazu muss ich doch dabei sein. Ja, aber aus sicherer Entfernung. Wenn alles gut läuft, dann kommen Sie später nach. Wenn nicht, notieren Sie alles, was Sie sehen und geben es Professor Grayson in Woking. Sie kennen doch die astronomischen Institute? Ja, und Grayson sogar persönlich. Umso besser. Er ist ein scharfer Analytiker. Im Fall der Fälle wird er wissen, was zu tun ist. Sind Sie bereit, Greg? Und ob. Dann los! Viel Glück. Danke, danke. Die beiden gingen los. Aus meinem Versteck konnte ich beobachten, wie die Menschenmenge wieder anwuchs. Zweifellos hatte die Neugierde ihre Angst besiegt. Langsam bewegten sich die Leute wieder auf die Grube zu. Interessiert, neugierig. Die Stange mit der Scheibe beunruhigte niemanden. Habt keine Angst! Wir sind in friedlicher Absicht hier, um euch zu begrüßen. Ogilvys Worte hallten über den Acker. Er schwenkte gut sichtbar die Fahne. Und dann, auf halber Strecke, schloss sich ein Mann den beiden an. Ein weiterer folgte. Schnell bildete sich eine kleine Gruppe. Die Sonne war jetzt endgültig verschwunden. Dunkelheit hüllte den Acker ein. Und dann erfüllte ein tiefes Grollen die Nacht. Was ist das? Ruhig! Keine Panik! Die Erde bebte, als sich der Zylinder plötzlich aus der Grube erhob und zu einem gewaltigen Schatten anwuchs. Das war es also, was durch das All zu uns gerast war. Ein großes, metallenes Objekt, seltsam geformt und sehr beweglich. In der Dunkelheit waren die Konturen nur zu erahnen, aber es maß sicher an die 60 Yards. Es drehte sich und verharrte, als es in Ogilvys Richtung zeigte, so, als würde es den Professor mustern. Ganz ruhig! Beruhigt euch, Leute! Und jetzt? Der erste Schritt. Bleiben Sie hier stehen! Aber... Tun Sie, was ich sage! Das hier ist ungeheuer wichtig. In Ordnung. Seid gegrüßt, Wesen vom Mars! Plötzlich strahlte ein Meer von Lichtern von dem Objekt ab. Ich wurde geblendet, konnte aber noch erkennen, wie Ogilvy direkt vor dieser unheimlichen Maschine stehen blieb und beide Arme hob. Seht, von uns geht keine Gefahr aus. Bitte, ihr seid willkommen. Redet mit uns. Lasst uns kommunizieren. Der Strahl schoss aus der rotierenden Scheibe und traf den Professor. Ogilvy zerplatzte förmlich. Auch Greg und die anderen wurden erfasst. Die gesamte Gruppe ging blitzartig in Flammen auf. Wieder ein Strahl. Dieses Mal jagte er über das Feld hinter den Flüchtenden her, entzündete sie in rasender Geschwindigkeit. Es war ein Inferno, ein Massaker. Die Menschen rannten um ihr Leben. Viele wurden vom Strahl getroffen, flammten auf, taumelten, brannten lichterloh oder explodierten in einem Regen aus lodernden Organen. Der Acker war übersät mit brennenden Körpern und ihre Todesschreie hallten wie Sirenen durch die Nacht. Dann traf der Strahl Bäume und Hecken, setzte sie in Brand oder zerriss sie. Jetzt traf der Strahl eine Scheune. Die Tiere schrien, starben einen qualvollen Tod. Ich wollte fliehen, sah, wie sich der Strahl in meine Richtung bewegte, doch meine Beine gehorchten mir nicht mehr. Wie betäubt fiel ich auf die Knie und wartete auf das Unvermeidliche. Ich dachte an meine Frau, die ich nie mehr wiedersehen würde, der ich nicht mehr würde sagen können, wie sehr ich sie liebte und wie gerne ich mit ihr eine Familie gegründet hätte. Die Trauer darüber raubte mir die Sinne und mein letzter Gedanke galt der Bitte um einen schnellen Tod. Ich weiß nicht, wie lange ich am Boden gehockt hatte, regungslos. Nur langsam wurde mir klar, dass ich das Inferno überlebt hatte. Ich öffnete die Augen. Brennende Bäume und Körper erhellten die Nacht. Ich konnte nichts Lebendiges auf dem Acker entdecken, bis auf ein Pferd, das lichterloh brannte und schließlich zusammenbrach. Der Tod hatte gewütet. Und zwar gründlich. Die weiße Fahne, die Ogilvy als Zeichen des Friedens geschwungen hatte, lag neben seinem qualmenden Körper. Endlich löste ich mich aus meiner Lethargie. Ich sprang auf, rannte fort, so schnell wie ich konnte, Und während ich rannte, wurde mir klar, was ich gerade erlebt hatte, dass es niemals eine Verständigung zwischen uns und den Marsleuten geben würde. Denn sie wollten überhaupt nicht mit uns sprechen. Sie wollten uns vernichten. Sie wollten keinen Frieden. Sie trachteten nach Krieg. Einem Krieg der Welten. Zur Seite! Weg da! Aus dem Weg! Ich erinnere mich kaum an den Weg nach Woking, den ich im traumwandlerischen Schrecken eingeschlagen hatte. Der Kontrast zum albtraumhaften Geschehen auf dem Acker hätte nicht größer sein können, denn viele der Leute hier hatten noch gar nicht mitbekommen, welche Tragödie sich nur wenige Meilen entfernt zugetragen hatte. Sie redeten und lachten oder gingen spazieren. Als sie mich sahen, schraken sie zurück. Aber das bemerkte ich fast nicht, denn ich hatte nur mein Ziel im Auge. Grissom! Professor! Machen Sie auf! Mr. Schuster. Professor, ich muss Sie sprechen. Wie sehen Sie denn aus? Ich muss Sie sprechen, bitte. Es ist dringend. Kommen Sie herein. Sagen Sie, waren Sie vielleicht auf dem Acker? Ja, ich komme direkt von dort. Ist was passiert? Etwas Interessantes vielleicht? Es ist Krieg. Wir wurden angegriffen. Was? Grissom war ein Wissenschaftler gleichen Kalibers wie Ogilvy, ein Analytiker, den nicht so schnell aus der Ruhe brachte. Aber was ich ihm berichtete, schockierte ihn zutiefst. Als ich geendet hatte, blickte Grissom für Minuten stumm zu Boden. Dann fasste er sich und der Analytiker in ihm kam wieder zum Vorschein. Das ist beunruhigend. Wenn das alles stimmt, was Sie sagen, dann haben wir es mit einer sehr großen Gefahr zu tun. Eine überlegene Spezies, die uns angreift. Unvorstellbar. Diese Wesen sind ganz klar organisch. Und das heißt, dass sie wie wir Schwachstellen haben müssen. Oh ja, eine haben Sie bereits beschrieben. Ach ja? Ihre Schwerfälligkeit. Das könnte mit der unterschiedlichen Gravitation zusammenhängen. Die Schwerkraft auf der Erde ist 3-mal so groß wie auf dem Mars. Die Invasoren wiegen hier also 3-mal so viel. Aber ihre Muskelkraft bleibt gleich. Ja, sowas Ähnliches meinte Professor Ogilvy auch. Aber wieso greifen Sie uns dann an? Diese Welt ist für Sie doch kaum bewohnbar. Vielleicht fühlen sich die Marsianer ja von uns bedroht und haben Angst. Wieso denn? Wegen unseres Fortschritts. Vielleicht wollen sie einem Angriff unsererseits vorbeugen. Oder aber sie betrachten uns als niedere Kreaturen und erkennen in uns nicht die dominierende Spezies dieses Planeten. Ogilvy hat versucht, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Er sprach von Frieden. Sie sagten, der Hitzestrahl hätte ihn verbrannt. Ja, sie alle. Manchmal, wenn der Strahl die Menschen oder Bäume voll traf, explodierten sie sogar. Das heißt, dass der Strahl in der Mitte am stärksten ist. So kam es mir vor. Wenn wir verstehen, wie er funktioniert, finden wir vielleicht eine Möglichkeit, ihn zu deaktivieren. Wie könnte man eine so intensive Hitze erzeugen? Strom. Wie bitte? Strom. Mein Bruder hat mir die Augen geöffnet. Strom kann ungeheure Energien hervorbringen. Ich habe es selbst gesehen, in Paris. Dort hat man mit Strom ganze Generatoren betrieben. Interessant. Wenn man die Energie auf einen Parabolspiegel leitet, könnte man sie von dort aus in jede beliebige Richtung lenken, so wie das Licht eines Leuchtturms. Kein Spiegel der Welt könnte dieser Hitze standhalten. Nicht dieser Welt. Womit wir beim Problem wären, wie wir etwas, von dem wir nicht wissen, wie es funktioniert, aufhalten sollen. Was ist denn da draußen los? Wahrscheinlich hat es sich rumgesprochen. Kommen Sie, zum Fenster. Sie haben recht, Schuster. Soldaten. Sie marschieren Richtung Norden. Und wissen nicht, was sie erwartet. Ich muss Sie warnen. Gehen Sie nur, Schuster, gehen Sie. Ich werde in der Zwischenzeit mit Ihren Informationen weiterarbeiten. Ich muss ein paar Leute erreichen. Vielleicht fällt mir etwas ein, wie wir die Gefahr abwenden können. Hallo! Hey! Hey! Aus dem Weg! Wer hat hier das Kommando? Kommandant Wiltshire. Ich muss mit ihm sprechen. Jetzt spricht niemand mit ihm. Das ist keine Übung, Zivilist. Aber ich... Verdammt! Ich kenne Sie. Sie sind doch von der Zeitung, oder? Ja. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Haben Sie die Mars-Leute gesehen? Ja, und deshalb muss ich mit dem Kommandanten sprechen. Keine Chance, wir sind im Einsatz. Aber Sie marschieren geradewegs in Ihr Verderben. Wie meinen Sie das? Die Mars-Leute haben eine furchtbare Waffe, mit der sie alles verbrennen. Wälder, Häuser und Menschen. Eine Waffe aus Licht. Und es gibt keinen Schutz gegen sie. Das werden wir ja sehen. Die Mars-Leute kennen uns einfach noch nicht. Aber sie werden uns kennenlernen. Bitte, Sie müssen diese Information weitergeben. Ich werde es dem Kommandanten berichten, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Ich wusste, dass es nicht dazu kommen würde. Wenn diese Kompanie den Acker erreichte, würde sie ausgelöscht werden. Ich sah es glasklar vor meinem inneren Auge. Und dann hatte ich wieder dieses Gefühl. Ich glaube, jeder, dem etwas Schlimmes passiert, kennt es. Das Gefühl, als würde man in einem Traum feststecken, aus dem man jeden Moment erwachen müsste. Aber das geschah nicht. Es war real. So sah ich die Soldaten in den Tod ziehen, weil sie nicht wahrhaben wollten, dass ihnen jemand überlegen sein konnte. Ich hob den Blick zum schwarzen Himmel und sah einen hellen Lichtstreif, der Richtung Erde flog. Und ich wusste, dass es der zweite Zylinder war. Ich rannte nach Mayberry zu meinem Haus und rief nach meiner Frau. Ich war mir absolut nicht mehr sicher, dass wir dieser Sache gewachsen waren. 10-mal hatten Astronomen rund um den Erdball das Aufblitzen auf dem Mars beobachtet, also hatten die Marsianer mindestens 10 Zylinder Richtung Erde geschossen. Was, wenn der nächste nicht auf einem weichen, menschenleeren Acker niederging, sondern mitten in London? Meine Fantasie reichte kaum aus, mir die bevorstehenden Schrecken auszumalen. Wir mussten so schnell wie möglich weg von hier. Kathy! Simon! Oh Gott sei Dank! Gott, was ist passiert? Wie siehst du denn aus? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Keine Zeit für Erklärungen, Schatz. Wir müssen weg. Und zwar sofort. Weg? Wohin? Erstmal zu deinem Bruder nach Leatherhead und dann... Nach Leatherhead? Aber doch nicht etwa wegen der Mars-Leute. Doch. Aber in der Zeitung steht... Ich bin die verdammte Zeitung, Kathy. Und ich sage dir, wir müssen weg. Was ist das? Das Militär. Der Krieg beginnt. Krieg? Aber... Pack die Sachen. Schnell. Ich besorg uns einen Wagen. Simon, warte! Beeil dich, Schatz! Ich rannte hinaus auf die Straße. Herausgelockt vom Kanonendonner verließen auch andere ihre Häuser und richteten den Blick nach Norden. Der Geschützlärm nahm plötzlich zu. Dann verstummte er abrupt. Und ein anderes Geräusch war zu hören. Die Kirche an Mayberrys Peripherie erstrahlte, als werde sie von innen mit gewaltigen Lampen erleuchtet. Doch es waren keine Lampen. Es war ein Lichtstrahl, gleißend hell und glühend rot. Oh mein Gott! Die Kirche! Sie brennt! Halt! Warten Sie! Anhalten! Oh, seid ihr verdammt! Nein! Erzählen Sie, was ist passiert? Moment mal, das waren Sie doch vorhin. Ja, ich hab Sie gewarnt. Dann warne ich Sie jetzt. Packen Sie zusammen, was Sie tragen können. Was? Flieht! Die Marsianer schießen alles kurz und klein. Und Sie kommen näher. Zur Seite jetzt! Warten Sie! Warten Sie! Was soll das heißen? Hey! Aufmachen! Aufmachen! Was soll das? Ich hab geschlossen. Der Wirt des kleinen Gasthauses hatte offenbar noch gar nicht mitbekommen, was passiert war. Ich brauche ein Pferd und einen Wagen. Was? Bitte, schnell! Es ist ein Notfall. Ich hab aber keinen Kutscher. Ich fahre selbst. Sie? Ja. Was ist denn da los? Bekomme ich jetzt Pferd und Kutsche? Und wann kriege ich sie zurück? Gegen Mitternacht. Ist das ein Feuerwerk? Hört sich an, als wären wir im Krieg. Hier, ich gebe Ihnen einen Pfund. 2. Was? Wenn Sie selber fahren, will ich 2 Pfund haben. Nachher geht noch was zu Bruch. Also bitte. 2 Pfund. Bekomme ich jetzt Wagen und Pferd? Ja! Ich preschte zurück zu unserem Haus, wo Kathy Stühle aus dem Haus schleppte, Bilder, einen Lampenschirm. Kathy, was tust du da? Ich packe. Nur die Koffer, mehr nicht. Aber du hast doch gesagt... Die können nicht den ganzen Hausstand mitnehmen. Und wenn die Marsianer kommen? Die Marsianer sind schon da. Und sie töten uns, wenn wir hier nicht schleunigst verschwinden. Aber Simon, wir können doch nicht unser ganzes Hab und Gut zurücklassen. Liebling, wenn du tot bist, brauchst du keine Möbel mehr. Und auch keinen Lampenschirm. Oh Gott. Steig auf den Kutschbock. Wir nehmen nur die Koffer mit. Beeil dich. Je weiter wir uns vom Kriegsschauplatz entfernten, umso mehr verebbten die Kampfgeräusche, bis sie schließlich völlig verstummten. Es ist eine fatale menschliche Eigenheit, sich die Zukunft schön zu reden, obwohl die Vergangenheit in Trümmern liegt. Dieselbe Zuversicht brachte mich am nächsten Morgen dazu, mich von meiner Frau und ihren Verwandten in Leatherhead zu verabschieden, um nach Maybury zurückzukehren. Aber du kannst doch nicht dorthin zurückkehren. Simon, ich bitte dich, bleib bei mir. Du darfst nicht zurückkehren. Liebling, ich muss. Ich bin der Chronist des Ganzen. Ich habe es Professor Ogilvy versprochen. Mir hast du auch etwas versprochen. Es ist noch nicht so lange her. Aber Liebes, ich weiß. Und ich würde nichts lieber tun, als mit dir in eine wunderbare Zukunft zu blicken. Aber verstehst du nicht, dass ich wissen muss, was da geschieht? Vielleicht kann ich helfen. Professor Grissom braucht mich vielleicht. Ich brauche dich. Und wenn sie die ganze Menschheit überrollen, dann gibt es keine Zukunft mehr. Kein Wir. Ich verspreche dir, vorsichtig zu sein. Ich verspreche dir, ich komme wieder. Ich liebe dich. Vergiss das nie. Ich liebe dich auch. Ich muss das tun. Bitte versteh mich. Wage es nicht zu sterben, Simon Schuster. Ich komme wieder. Ich verspreche es. Höher! Es brach mir das Herz, Kathy zurückzulassen. Aber ich wollte mich nicht mit einer Niederlage abfinden. Ich konnte nicht glauben, dass es uns mit unserer geballten Militärkraft nicht gelingen sollte, die Invasoren zu besiegen, ganz egal, woher sie kamen. Wir waren Briten. Wir hatten Kolonien in der ganzen Welt. Eine derart stolze Nation zwingt man nicht mit einem Hitzestrahl in die Knie. Das konnte nicht sein. Das durfte nicht sein. Höher! Höher! Los! Schneller! Oh Gott! Los! Schneller, verdammt! Oder wir geraten zwischen die Fronten. Höher! Höher! Zu spät. Granaten schlugen ein. Vor mir, hinter mir. Offenbar zielte die Army auf ein Objekt hinter dem Hügel, den ich gerade passierte. Und dann mischte sich plötzlich das metallische Ächzen einer tonnenschweren Last in die apokalyptische Kakophonie. Das gibt's doch nicht! Hinter dem Hügel, aus einem Inferno aus Feuer, Rauch und Sturm, erhob sich eine gewaltige Maschine. Ein metallenes, kokonartiges Gebilde. Genauso eins, wie es sich in Horsell aus dem Acker erhoben hatte. Aber dieses wurde getragen von drei starken, mit mehreren Gelenken versehenen Beinen. Das Ungetüm, hoch wie ein Kirchturm, konnte laufen. Ja, es konnte laufen. Die Maschine kam über den Hügel. Von seinem Korpus hingen tentakelhafte Stahlschlingen herab und peitschten durch die Nacht. Elektrische Entladungen flammten immer wieder auf und hüllten den Riesen in eine nervös flackernde Corona. Ich sah auch wieder den Stab, der sich aus dem Kopf schob, und ich wusste, welch tödliche Gefahr von ihm ausging. Der Hitzestrahl raste weit über meinen Kopf hinweg und traf sein Ziel, das außerhalb meines Blickfelds hinter einem Wald lag. Von Weitem hörte ich Schreie. Es war die Hölle. Ich hatte irrsinniges Glück. Das stählerne Monster lief über mich hinweg, ohne mich zu zertrampeln. Mit gewaltigen Stahlpranken fuhr das Monster durch die Wälder und zerquetschte die Bäume wie Grashalme. Wie von Furien gehetzt, schoss ich mit dem Wagen weg von dem Koloss, als sich direkt vor mir eine Schneise im Wald öffnete und ein zweites Dreibein seine Klauen aus dem Dickicht wuchtete. Ich riss das Pferd brutal herum, der Wagen stellte sich quer. Ich wurde vom Kopf geschleudert, während sich der Wagen überschlug und das Pferd mit sich riss, direkt vor das Dreibein, das seine Klaue auf Tier und Wagen senkte, als wären es bloß Ungeziefer. Erstarrt hockte ich im Morast und wartete darauf, dass die gewaltige Maschine mich zermalmte. Doch es kam anders. Eines dieser gewaltigen Beine schlug direkt neben meinem Kopf ein. Oh Gott! Hilf mir! Und dann lief das Ungeheuer weiter. Wahrscheinlich hatte es mich nicht einmal bemerkt. Dafür sah ich es umso besser. Die rasselnden Tentakel, die alles packten, was ich ihnen in den Weg stellte. Der große Korb auf der Rückseite, dessen Funktion ich mir nicht erklären konnte. Das Metallgehäuse des Kolosses ächzte unter seinem Gewicht und aus dem stählernen Gelenken schoss fontänenartig weißer Dampf. Ah! Was zum Teufel ist das? Ah! Das darf doch alles nicht wahr Ich rannte den Hügel hinauf und beobachtete, wie das Dreibein zu dem anderen stieß. Gemeinsam schossen sie auf einen Punkt hinter den Wald. Und nur wenige Sekunden danach erstarb der Granatenhagel. Es war vorbei. Ich war wie paralysiert. Diese Kriegsmaschinen waren allem überlegen, was ich bislang gesehen hatte. Und ihr technischer Stand war unserem um Jahrhunderte voraus. Diese Erkenntnis hätte mir schon mit der Landung der Zylinder kommen können. Denn immerhin hatten sie, die Marsianer, dazu befähigt, durch das All zu reisen, während wir Menschen uns noch mit hilflosen Flugversuchen in unserer eigenen Atmosphäre abmühten. Dasselbe Unverhältnis herrschte bei den Waffen. Wir schossen mit Mörsern und Kanonen. Die Marsianer antworteten mit Hitzestrahlen. Wir zogen mit Pferd und Wagen in den Kampf. Die Marsianer steuerten gewaltige Dreibeine. Jede Hoffnung, diese Übermacht im Kampf zu besiegen, war einfach lächerlich. Und für einen Moment wusste ich nicht, ob ich die Gnade eines schnellen Todes dem endlosen Leid einer ungewissen Zukunft vorziehen sollte. Wir haben hier die Gallenblase und daneben den Querdarm. Dann kommen Magen, Leber und Leberband. Hier sehen Sie das Zwerchfell. Hey, Jungs. Unten oh, Engels kommt auch noch. Wer hätte das gedacht? Schauen Sie zu. Lass mich doch mal durch. Ah, Mr. Nolan. Ja? Das akademische Viertel hat 15 Minuten, keine halbe Stunde. Entschuldigen Sie, die Bahn hatte Verspätung. Sagen Sie das auch später Ihrem Patienten, der mit Blinddarmdurchbruch auf Ihrem OP-Tisch liegt? Keine Störung mehr. Sicher. Also schön. Sehen Sie, das du fliegst noch aus, wenn du so weitermachst. Ja, nicht das erste Mal. Habt ihr schon gehört, Jungs? Was denn? Das von den Marsmenschen. Oh, verdammt! Ich will was lernen! Halt die Klappe, Fleming! Mr. Nolan! Hab nichts gesagt, Professor Thompson. Letzte Warnung. Kommen wir zum Aufbau. In der Pause, Jungs. Ja. Ihr werdet es nicht glauben. Verdammt, Engels. Du vermasselst uns noch allen die Prüfung mit deinem Gequatsche. Krieg dich wieder ein, Lester. Was da drinnen gelehrt wird, kannst du jeden Tag überall lernen. Aber was hier draußen passiert, das wird Geschichte. Und wir sind mittendrin. Wovon sprichst du eigentlich? Hier steht alles drin. Marsmenschen sind auf der Erde gelandet. Bei uns. In England. Was? Zeig her. Das Morgenblatt ist voll davon. Der Mars im Fokus. Leben auf fremden Planeten. Ungewöhnliche Planetenkonstellation. Das heißt doch noch lange nicht, dass Marsmenschen in England gelandet sind. Sind sie aber. Sekunde. Hier steht's. Woking. Augenzeugenberichten zufolge haben Marsbewohner, die mit einem zylinderartigen Geschoss auf einem Acker nahe Horsell niedergegangen sind, mehrere Menschen in ihrer Umgebung mit einer Art Maschinengewehr erschossen. Ursache für diese feindliche Handlung könnte eine Menschenansammlung in der Nähe des Zylinders gewesen sein, vor der sich die Marsbewohner erschreckt haben. Erschreckt? Allerdings ist von keiner akuten Gefährdung der Bevölkerung auszugehen, da die Marsleute die Grube, die der Zylinder geschlagen hat, nicht verlassen können. So ein Blödsinn. Hast du Woking gesagt? Ja. Da liegt auch Maybury. Und? Mein Bruder wohnt dort. Oh. Machst du dir jetzt Sorgen? Naja, ein wenig. Das, tut mir leid, Stu. Ist nicht deine Schuld. Telegrafier ihn doch. Was? Weißt du, wie teuer das ist? Nicht so teuer wie ein Telefongespräch. Nun mach doch nicht die Pferde scheu. Wenn da wirklich Marsmenschen gelandet wären, wäre hier doch längst die Hölle los. Das sind Geschichten, damit die ihre Zeitung verkaufen, oder? Stu, du glaubst das alles doch nicht wirklich. Ich weiß nicht. So ganz harmlos klingt das nicht. Über den Mars wurde in letzter Zeit viel berichtet. Habt ihr es nicht gelesen? Vielleicht haben diese Gassäulen, die Astronomen beobachtet haben, was damit zu tun. Ha, du bist hier genau richtig. Sobald die Wissenschaft ins Spiel kommt, verstehst du keinen Spaß mehr. Sein Bruder wohnt dort, Lester. Wie würdest du denn reagieren? Genauso wie jetzt, nämlich gar nicht. Ich gehe jedenfalls heute Abend ins Courage. Seid ihr dabei? Angus? Denke schon. Stu? Ich weiß noch nicht. Deinem Bruder wird schon nichts passiert sein. Verlass dich drauf. Morgen ist wieder alles im Lot. Hallo? Komme gleich. Was für eine Sinnflut. möchte mal wissen, womit wir die Götter erzürnt haben, dass die uns so einen Gust schicken. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Ist nicht Ihr Ernst. An wen? Simon Schuster, Maybury. Das geht nicht. Wieso nicht? Die Leitung ist unterbrochen. Nach Maybury? Nach ganz Woking und Horsell auch. Über das Telefon bekomme ich nicht mal das Amt. Wegen der Mars-Leute? Sir, ich bitte Sie. Sehen Sie nach draußen, dann wissen Sie warum. Bei so einem Wetter haben wir ständig Ausfälle in der Leitung. Das schafft das Wetter auch ohne Hilfe vom Mars. Und wann ist die Leitung repariert? Bevor der Sturm nicht aufhört, fährt keiner raus. Morgen ist Sonntag, also wenn Sie mich fragen, passiert vor Montag gar nichts. Da geht's schneller, wenn Sie mit dem Zug nach Woking fahren und die Nachricht persönlich überbringen. Der Nächste, bitte. Guten Abend. Eine Karte für den Mitternachtszug nach Woking. Tut mir leid, der fährt heute nicht. Was? Die Verbindung nach Woking ist unterbrochen. Warum? Was ist denn los? Kann ich nicht sagen. Es gibt nur Gerüchte. Was denn für Gerüchte? Na, nichts, Sir. Es sind nur dumme Geschichten. Ich will die aber hören. Tut mir leid. Wenn ich Sie jetzt nervös mache, bekomme ich nur Ärger mit meinem Vorgesetzten. Der meint eh, ich würde zu viel reden. Bitte. Ich werde Sie schon nicht anschwärzen. Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie schon in Woking anrufen. Oder telegrafieren Sie. Das wollte ich doch längst. Nichts funktioniert mehr. Wegen des Sturms, sagt man. Und das wird auch der Grund sein. Wahrscheinlich sind Bäume auf die Schienen gestürzt. Am besten gehen Sie wieder nach Hause. Morgen fährt der Zug sicher wieder. Ja, danke. Der Nächste, bitte. Verdammt. Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ärgerlich. Ob das wohl mit diesen Marsleuten zu tun hat? Schatz, ich bitte dich. Denk doch nicht immer gleich an das Schlimmste. Nach einer Störung zwischen Belfleet und Woking Junction fahren die Züge heute Nacht nicht über Woking, sondern über Virginia Water oder Guildford. Ich wiederhole. Das stimmt doch irgendwas nicht. Nach einer Störung zwischen Belfleet und Woking Junction fahren die Züge heute Nacht nicht über Woking. Nicht schießen! Nicht schießen! Ganz ruhig! Ich wollte Sie nicht erschrecken. Erschrecken? Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Ich lag hier und war ganz in meinen Gedanken verloren. Und ich habe Sie gar nicht gesehen. Habe ich Sie verletzt, als ich über Sie gestolpert bin? Nein, aber bitte, bitte nehmen Sie die Waffe runter. Was? Oh, ach so, ja. Sie sind Soldat? Ja. Was ist mit diesen Dreibeinen? Die sind Richtung Westen weiter marschiert. Oh, Gott sei Dank. Haben Sie eine Zigarette? Nein, tut mir leid. Wo kommen Sie her? Aus Horsell. Erzählen Sie bitte. Ich bin Kutscher bei der Artillerie und kam erst spät zum Gefecht. Unsere Geschütze feuerten bereits aus allen Rohren. Doch es nützte nichts. Der Zylinder erhob sich und alle Geschosse prallten von ihm ab. Es war, als würde ihn ein unsichtbarer Schild umgeben. Ein Schild aus Energie. Dort, wo die Geschosse aufprallten, gab es kleine Blitze. Manche Geschosse rasten als Querschläger davon. Wir hatten keine Chance. Viele von uns gerieten in Panik. Auch ich stolperte entsetzt los und ging zu Boden, was meine Rettung war. Denn nur eine Sekunde später explodierte das Geschütz und die Munition gleich mit. Als ich aufblickte, war alles um mich herum schwarz und verkohlt. Soldaten, Pferde, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Ich blickte zur Grube hinüber und sah ein weiteres Ungetüm. Es tötete alles auf dem Acker, was sich noch bewegte. Dann wandten sich beide ab und stapften in den Wald. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Na was wohl, weiterkämpfen natürlich. Gegen diese Übermacht? Wollen Sie etwa aufgeben? Das kommt nicht in Frage. Die Marsianer haben uns überfallen. Es ist unsere Pflicht zu kämpfen. Aber Ihr Bataillon wurde ausgelöscht. Bis zum letzten Mann. In Weybridge steht ein ganzes Regiment bereit. Dort werde ich mich melden und wieder zur Front gehen. Was ist mit Ihnen? Ich habe meine Frau in Leatherhead zurückgelassen. Ich muss zu ihr. Für die Dreibeine ist eine Entfernung bis nach Leatherhead eine Kleinigkeit. Dann werden wir weiter nach New Haven fliehen und von dort die Insel verlassen. Glauben Sie, woanders ist es besser? Glauben Sie, die Marsianer haben nur England überfallen? Ich weiß es nicht. Aber wenn wir hier bleiben, sterben wir. Davon bin ich überzeugt. Lassen Sie uns zusammengehen. Weybridge liegt auf dem Weg. Und zu zweit können wir uns besser verteidigen. Der Soldat erzählte mir auf dem Weg von seiner Familie, von seinem Pflichtgefühl und der Ehre, für sein Vaterland sterben zu dürfen. Ein Teil von mir bewunderte seine Entschlossenheit, aber im Grunde tat er mir nur leid. In Weybridge trennten sich unsere Wege. Der ganze Ort war auf den Beinen, die Menschen packten ihre Habe auf alles, was Räder hatte. Ich sah Koffer, Möbel, ein Mann schleppte sogar eine Haustür auf seinem Rücken. Ich wollte mich gerade auf den Weg nach Leatherhead machen, als plötzlich Geschütze losdonnerten, nicht sehr weit entfernt. Das Treiben auf den Straßen verlangsamte sich. Die Menschen blieben stehen, sahen zum Himmel, lauschten und versuchten, die Geräusche einzuordnen. Eine unheimliche Stille legte sich über den Ort. Und dann passierte es. Es musste ein Fehlschuss gewesen sein. Eine Granate detonierte nur wenige Yards neben mir und riss mich zu Boden. Im selben Augenblick begannen mehrere im nahen Wald versteckte Batterien zu feuern. Die Leute gerieten in Panik. Von einer Sekunde zur nächsten hatte der Krieg den Ort heimgesucht. Ich rappelte mich auf und suchte nach Orientierung, doch um mich herum herrschte Chaos. Und dann kamen sie. Sie erschienen am Horizont und näherten sich mit langen Schritten dem Fluss, der die Stadt durchfloss. 4 gepanzerte Dreibeine und sie waren schnell, sehr schnell. Schon setzten die Marsianer ihren Hitzestrahl ein. Ich wusste, was jetzt geschehen würde. Alles hier würde dem Erdboden gleichgemacht werden. Ich rannte los, die Straße runter zum Fluss. Ich blickte nicht zurück, rannte einfach nur weiter, immer weiter und sprang schließlich ohne lange nachzudenken in den Fluss. Ich schwamm stromabwärts, hoffte, dass ich so schnell genug vom Kriegsschauplatz wegkäme. Doch da stampfte eines der metallenen Beine direkt vor mir ins Wasser. Der Gigant feuerte blind überall hin. Sein Hitzestrahl streifte den Fluss hinter mir. Kochendes Wasser peitschte auf. Ich nahm all meinen Mut zusammen, schwamm an dem Bein vorbei. Weg, nur weg von dem kochenden Wasser. Jetzt schlugen Granaten rings um mich herum ein. Granaten, die für das Dreibein gedacht waren. Das Ufer rechts von mir brannte bereits lichterloh. Ich schwamm um mein Leben, betete zu Gott, dass mich keines der Geschosse erwischte. Und dann sah ich den Schatten von hinten auf mich zukommen. Ich versuchte noch zu erkennen, was es war, als mich etwas Hartes am Kopf traf. Und dann versank die Welt um mich herum in einem schwarzen Strudel. Das ist also der berüchtigte Elektrizitätspalast. Sieh es dir an, Simon. Das ist der Schlüssel zu Fortschritt und Wohlstand. Aha. Und wieso? Na, denk doch mal weiter. Wenn jeder Mensch Zugang zu Strom hat, kann sich jeder seinen eigenen Mikrokosmos erschaffen. Mit Licht, Wärme und Telefon. Jetzt geht die Fantasie mit dir durch. Was war das? Ich weiß nicht. Das kommt aus dieser Turbine. Das ist ein Generator. Stuart, lass uns gehen. Hier stimmt irgendwas nicht. Vielleicht explodiert das Ding gleich. Ich glaube, du hast recht. Komm, zum Ausgang, schnell! Was ist das? Der Generator. Er verwandelt sich! Hilfe! Ja. Hilfe! Oh. Oh. Ein Glück. Oh, ein Glück. Nur ein Traum. Was zum Teufel? Mrs. Chandler. Oh, Mr. Schuster, guten Abend. Oder besser, guten Morgen. Was ist denn passiert? Ich habe vom Fenster oben Rauch aufsteigen sehen. Das haben wahrscheinlich alle hier. Ist die Werkhalle bei Kensington explodiert? Das wäre ja schrecklich. Bleiben Sie ruhig. Gehen Sie wieder in Ihre Häuser. Verzeihen Sie. Wissen Sie, was passiert ist? Nein. Aber mit Sicherheit ist es nicht gut, wenn Sie alle hier die Straßen verstopfen. Gehen Sie wieder ins Haus, bitte. Ich habe Rauch gesehen. Irgendwo in London muss es brennen. Ganz bestimmt sogar. Und wenn die Löschzüge hier durchfahren müssen, sollten die Straßen frei sein. Also bitte. Waren die zwei Explosionen denn an verschiedenen Stellen? Zwei? Ja. Haben Sie sie nicht gehört? Nein, ich glaube, die erste hat mich aus einem Albtraum geholt. Die habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Bitte gehen Sie rein. Aber irgendwer muss doch wissen, was passiert ist. Also schön. Ja, es waren zwei Explosionen, aber ein Geschoss ist weit außerhalb von London runtergekommen. Geschoss? Ja, ich habe es gesehen. Es war ein richtiger Schweif am Himmel. Der eine zog seine Bahn Richtung Kensington, der andere fiel weiter. Mein Gott. Asteroiden? Ja, wahrscheinlich. Wie in Woking. Da sind auch Marsmenschen gelandet. Wer redet denn von Marsmenschen? Das sind doch Ammenmärchen. Nein, haben Sie es nicht gehört? Die Marsmenschen haben Woking sogar angegriffen, heißt es. Gehen Sie jetzt wieder rein. Ja, angegriffen und vernichtet. Bitte hören Sie endlich auf mich. Nichts, Stuart. Da steht nichts von Marsmenschen. Das verstehe ich nicht. Die ganze Zeit hat man über die Ereignisse in Woking berichtet. Dass ausgerechnet jetzt zwei Meteoriten über London runtergehen, ist doch kein Zufall. Aber Stu, was hat man denn über Woking berichtet, hm? Kennst du jemanden, der die Marsianer selbst gesehen hat? Nein. Aber bei der Anhäufung von Merkwürdigkeiten liegen diese Schlussfolgerungen doch wohl auf der Hand. Oder willst du alles negieren? Ich will überhaupt nichts negieren. Ich will nur... Oh, hi, Angus. Guten Morgen. Wie geht's dir, Stu? Ich bin etwas verwirrt. Das kann ich mir vorstellen. Bestimmt machst du dir große Sorgen. Angus, kannst du bitte damit aufhören? Jetzt spiel nicht weiter den Gelassenen, Lester. Wieso? Moment mal. Ihr wisst es noch gar nicht? Was denn? Die Meteoriten? Nein. Also, nicht nur. Habt ihr es denn nicht gelesen? Was denn? Hier, im Latest. Hört euch das an. Haben offenbar ein Kampfgerät durch das All zu uns geschickt. Augenzeugen berichten von großflächigen Zerstörungen. Selbst die hochgelobten Maximgeschütze erwiesen sich als nahezu wirkungslos. Unbeeindruckt von deren Feuerkraft rückten die Marsianer Richtung Chertsey und Windsor vor. West Surrey ist von Angst zerfressen. Da habt ihr es, von Angst zerfressen, so ein Quatsch. Das ist die Art von Information, die wir nicht brauchen. Lester, wenn diese Meteoriten auch vom Mars kommen... Ach, das weiß doch niemand. Die sind noch zu heiß, um sie zu untersuchen. Immerhin haben sie schon für ordentlich Chaos in London gesorgt. Es ist ein tragisches Ereignis. Meteore sind abgestürzt und haben Menschen erschlagen. Es brennt und alle sind bestürzt. Aber das hat doch nichts mit einer außerirdischen Invasion zu tun. Es sind Gesteinsbrocken. Entschuldigen Sie, wenn ich mich einmische. Ich war vorhin in Kensington. Diese Meteore sind hohl. Ich selbst habe Geräusche aus dem Inneren gehört. Sie selbst? Jawohl. Und in der Nacht soll jemand beobachtet haben, wie sich die Spitze, die aus den Trümmern herausragt, bewegt haben soll. Hysterie, mehr sag ich dazu. Was ist denn los, Stu? Ich muss los. Stu, wo willst du denn hin? Hören Sie, ich habe immer noch keine Neuigkeiten über Woking. Aber die Strecken nach Windsor und Chertsey sind ebenfalls unterbrochen. Und die Telegrafenleitung nach Byfleet auch. Aber Sie müssen doch irgendwelche verlässlichen Informationen haben. Sie wollen Informationen? Die kann ich Ihnen geben. Ach ja? Sehen Sie, da kommen hunderte von Leuten an. Ein richtiger Flüchtlingstreck ist das mittlerweile geworden. Von wo kommen die? Aus Moseley und Weybridge und aus Walton. Soldaten haben ihnen gesagt, sie sollen so schnell wie möglich verschwinden. Und einige meinten sogar, sie hätten Geschützfeuer aus Chertsey gehört. Ich komme von der Hampton Court Station. Da habe ich auch so eine Art Donner gehört. Zuerst hielt ich das für ein Gewitter. Der Himmel ist strahlend blau. Sag ich ja. Machen Sie bitte Platz. Hier gibt es Kunden, die noch Tickets kaufen wollen, ja? Was? Ach so, Verzeihung. Ja. Der Nächste, bitte. Sie meinen, die Kämpfe sind so nah? Gute Frage. Eigentlich wollte ich meine Schwägerin hier abholen, aber der Zug ist ausgefallen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll. Haben Sie jemanden getroffen, der von den Marsmenschen geredet hat? Alles nur Gerüchte. Ich sage Ihnen, London steht kurz vor einer Panik. Danke. Und viel Glück. Darf ich fragen, was Sie jetzt vorhaben? Ich fahre nach Kensington. Diesen Meteoriten will ich jetzt mit eigenen Augen sehen. Wir können uns eine Kutsche teilen, wenn Sie wollen. Kommen Sie. Hierher! Wir brauchen mehr Wasser! Hierher! Das gibt's doch nicht. Dieses Ding hat ja eine ganze Häuserzeile dem Erdboden gleichgemacht. Halten Sie Abstand! Bleiben Sie von der Grube weg! Ich muss da näher ran. Wie denn? Die haben doch alles abgesperrt. Bleiben Sie bei mir. Ich nehme Sie mit. Also gut. Hey, nicht so drängeln. Hallo? Zurückbleiben! Simon Schuster, Daily Chronicle. Ich muss einen Bericht über den Absturz schreiben. Das hier ist mein Fotograf. Presseausweis? Oh, ja. Moment. Hey, weg da vorne! Ich hab ihn gleich. Sind die denn verrückt geworden? Weg da, hab ich gesagt! Oh, nein, bestimmt in der Innentasche. Sekunde. Ja, nun gehen Sie schon durch. Bitte? Machen Sie schon, ich hab nicht ewig Zeit. Oh, vielen Dank. Ich sagte, weg da! Glauben Sie, ich mache Scherze? Kommen Sie. Ich hab nicht mal eine Kamera. Und? Glauben Sie, ich bin von der Presse? Na, Sie sind ja ganz schön gewieft. Wie können Sie nur... Mein Gott. Das ist ja ein richtiger Krater. Moment mal. Was denn? Das ist doch kein normaler Meteorit. Das sieht ein Blinder. Ach ja? Natürlich. Diese Form. Viel zu symmetrisch. Und dort, an der Seite. Was denn? Die Kruste ist abgebrochen. Das Ding kühlt aus. Sieht mir eher aus, als würde es darunter weiß glühen. Nein, das darunter ist Metall. Sind Sie sicher? Sehen Sie doch. Das Licht spiegelt sich darin. Das kann keine Glut sein. Mein Gott, Sie haben recht. Dann ist ja vielleicht doch was an den Gerüchten dran. Vorsicht! Der Meteorit bricht vielleicht auseinander. Wir haben doch alle keine Ahnung. Wovon? Das war ein Ventil. Also mir kam das eher vor wie heiße Dämpfe, die... Hallo? Hallo? Nicht jetzt, Sie sehen doch, was hier los ist. Sie müssen die Menschen hier in Sicherheit bringen. Das da ist kein normaler Meteorit. Was? Unter der Kruste verbirgt sich eine Maschine. Was reden Sie da, Mann? So glauben Sie mir doch. Wir sind hier alle in Gefahr. Hören Sie auf! Das Letzte, was ich hier und jetzt gebrauchen kann, ist eine Maskenparty. Verdammt! Laufen Sie! Mein Gott, laufen Sie! Es kommt auf der Erde! Vicky, schnell! Oh mein Gott! Sie kommen! Rette sich, wer kann! Sie kommen! Alle raus! Rette sich, wer kann! Sie kommen? Wer denn? Gute Frau, es ist Krieg! Krieg? Gegen wen denn? Die Franzosen? Die Marsleute. Eben kam die Nachricht. Sie bewegen sich auf London zu. Was? Wie denn? Mrs. Chandler, ist Stuart zufällig da? Ich glaube, nein. Mr. Schuster ist bereits seit einigen Stunden... Au! So ein Rüpel! Engels! Und? Hab ihn nirgendwo gefunden. Hier ist er auch nicht. Verdammt, wir können doch nicht ohne ihn. Mrs. Chandler, haben Sie eine Möglichkeit, von hier zu fliehen? Fliehen? Ich? Das ist doch alles ein wenig übertrieben, oder? Also für mich klingt das alles sehr glaubhaft. Wenn das so weitergeht, werden die Straßen bald verstopft sein. Ich sehe mir das Ganze noch eine Weile aus dem Fenster an. Das hier ist London. Diese Marsmenschen werden es ja wohl kaum wagen, uns hier anzugreifen. Aber Mrs. Chandler, Sie können doch nicht... Guten Tag, Gentlemen. Die ist mir irgendwie sympathisch. Lester! Angus! Mann, endlich! Stuart, wo hast du denn gesteckt? Ich hab sie gesehen. Wen? Wo? Die Marsianer. In Kensington. Du hast sie gesehen? Mit eigenen Augen. Lester, es sind gewaltige Maschinen. Sie laufen auf drei Beinen und sie verschießen pure Energie aus einer Waffe am Kopf. Wenn das jetzt ein Scherz sein soll. Lester, ich lüge nicht. Ich war mit einem Mann dort. Der ist regelrecht explodiert. Ich hatte unfassbares Glück, nicht selbst getroffen zu werden. Mein Gott. Es ist Krieg, Lester. Und er holt uns ein. Wir müssen hier weg, so schnell wie möglich. Und unsere Sachen? Unsere Ausbildung? Sag das mal diesen Wesen. Wohin sollen wir denn gehen? Erstmal zum Bahnhof und dann... Keine Chance. Ich bin eben an Waterloo vorbei. Die Züge sind voll. Es soll sogar schon zu Messerstechereien wegen Plätzen gekommen sein. Wohin dann? Sekunde. Wartet hier. Wo will er denn hin? Er redet mit dem Polizisten. Mensch, Angus, sag's mir ins Gesicht. Glaubst du wirklich, dass das Marsleute sind? Lester, ich habe immer deine Ruhe und Gelassenheit bewundert, aber jetzt hier zu bleiben wäre Wahnsinn. Und wenn du dich irrst? Gehe ich morgen zurück und mache weiter wie bisher. Alles, was ich dann verloren hätte, wäre ein Tag, mehr nicht. Dein Wort in Gottes... Gesundheit. Hör zu, wir müssen nach Osten. Schnell. Wieso, was ist passiert? Diese Maschinen, die ich gesehen habe, davon sind mehrere in Barnes aufgetaucht. Und die verströmen eine Art schwarzen Rauch, vor dem wir uns in Sicherheit bringen müssen. Was? Die Wolke kommt bereits die Themse runter. Ich dachte, die haben einen Hitzestrahl. Woraus besteht diese Wolke denn? Unbekannt. wahrscheinlich eine Art chemische Substanz. Sie löscht alles Leben in Sekunden aus. Dann sollte man versuchen, ein Gegenmittel zu entwickeln. Ach ja? Während die Marsleute mit ihren Hitzestrahlen dein Labor zertrümmern? Verdammt! Die kommen! Lasst uns endlich gehen! Also schön. Zum Haverstock Hill. Nein, ist unpassierbar, sagt der Bobby. Wir nehmen die Belsize Road. In Ordnung, dann los! Die Tänze hey, runter! Keine Angst, meine Kleine! Mami, halt dich fest! Sie kommen näher! Schneller! Schneller! Oh mein Gott! Stopp! Was ist? Der Rauch! Das ist kein Rauch! Das ist eine Wolke! Davon habe ich gehört! Es heißt, sie sei giftig! Sie haben uns eingekesselt! Hier lang! Los! Das schaffen wir nicht! Die Wolke ist zu schnell! Nicht hinziehen! Einfach rennen! Los! Los! Gott! Oh Gott! Die Wolke! Nicht hinziehen! Ich bleib leicht! Komm ja schon. Was soll der Lärm? Wir haben heute geschlossen. Bitte. Wir sind halb verhungert. Gott, wie Sie aussehen. Wo kommen Sie denn her? Aus London. Haben mit knapper Not den letzten Zug erwischt. Den letzten Zug? Haben Sie es nicht gehört? Die Marsleute kommen. Marsleute? Ganz London ist auf der Flucht. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Massen hier einfallen. In Edgware? Bitte, wir müssen unbedingt etwas essen. Das geht hier nicht, die Küche hat geschlossen. Ich hab gar nichts hier. Am besten Sie gehen in die Baltimore Street, das Sleeper Wakes hat geöffnet. Ist nur die Straße runter, keine 200 Yards. Danke. Moment noch. Glauben Sie wirklich, die Londoner kommen alle nach Edgware? Ehrlich? Wenn ich Sie wäre, würde ich packen und verschwinden, und zwar sofort. Also dein Appetit scheint ja nicht gelitten zu haben. Wer weiß, wann wir das nächste Mal so eine feine Mahlzeit auf den Tisch bekommen. Die nächsten Wochen können ziemlich hart für uns werden. Glaubst du das auch, Stuart? Stuart? Was? Wo bist du mit deinen Gedanken? Na, wo wohl? Oh, dein Bruder, ja? Nein, mir geht diese Panik in London nicht aus dem Kopf. Es ging alles so schnell. Ein Funke und das Feuer ist entfacht. Das wird sich widerlegen, spätestens sobald die Armee die Marsleute besiegt hat. Und wenn sie es nicht schafft? Ich habe jedenfalls noch nichts gehört, dass unsere Truppen was erreicht hätten. Woher auch? So schnell sprechen sich die Nachrichten nicht rum, Stu. Und bis alle mobilisiert sind, vergeht auch seine Zeit. Die Frage ist doch, ob man mit Waffen überhaupt gegen die Invasoren ankommt. Immerhin haben wir keine Ahnung, was für Materialien die haben. Vielleicht sind unsere Kugeln und Granaten wirkungslos gegen ihre Panzerung. Das ist alles eine Frage der Chemie. Selbst außerirdische Elemente kann man analysieren. Wir müssen nur den richtigen Schlüssel finden. Nur? Du tust so, als wenn wir alle Zeit der Welt hätten. Und du, als ob wir keine Chance hätten. Ruhig, Leute. Wir wissen doch zurzeit so gut wie nichts. Ich frage mich zum Beispiel, wie es auf dem Festland aussieht. Ob die Marsleute auch da sind. Ich habe nichts darüber gehört. Vielleicht sind sie nur bei uns auf der Insel gelandet. Und wenn das Ausland mitbekommt, was hier passiert, tun sie alles, um sich selbst zu schützen. Und das kommt dann auch uns zugute. Wenn wir uns bis dahin nicht selbst zerfleischt haben. Hey, Wirt, Eschen her. Ich kann auch zahlen. Nichts da, bin voll besetzt. Sie müssen warten. Ich will aber nicht warten und meine Familie auch nicht. Hier, ich zahle auch den doppelten Preis. Hey, erst bin ich dran. Hier gibt's keine Extrabehandlung. Hier kommt einer nach dem anderen dran. Immer schön der Reihe nach. Ach ja? Das glaube ich aber nicht. Das sieht übel aus, Jungs. Besser wir verschwinden. Krieg ich jetzt was zu essen oder muss ich's mir holen? Raus hier, oder ich rufe die Polizei. Die Polizei? Die ist mit den Marschleuten beschäftigt. Und wenn ich es mir recht überlege, gibt's eigentlich auch keinen Grund noch zu bezahlen. Holen wir uns was. Ja! Ja! Weg da! Hinten raus, schnell! Durch die Hintertür. Hier! Das war knapp. Mein Gott. Seht euch das an. Das ist ja ein regelrechter Flüchtlingstreck geworden. Das müssen Tausende sein. Wenn noch mehr kommen, haben wir keine Chance, von hier wegzukommen. Wir müssen uns beeilen. Und wohin? Erstmal weg. Kommt! Da steht's. Das ist der Weg nach Chelmsford. Nicht die schlechteste Richtung. Und wie geht's von da aus weiter? Freunde von mir wohnen da. Vielleicht kommen wir erstmal bei denen unter. Was war das? Eine Frau. Los, kommt! Was ist runter da, Wein? Hilfe! Was soll das? Was wollt ihr von der Dame? Die zerren sie von der Kutsche runter. Zieh Leine, sonst kriegst du ein paar Reihen. Von dir? Das will ich sehen. Ach ja? Wenn du es drauf anlegst. Ich zähl drei. Einen für jeden von uns. Einverstanden. Ich muss sie darauf aufmerksam machen, dass ich Boxer bin. Und ich bin Schlachter. Das trifft sich doch gut. Das wird lustig. Vorsicht! Na warte! Vorsicht! Du Hund! Achtung, das Messer! Was? Oh. Angus! Oh mein Gott! Oh. Angus! Sind Sie irre? Ihr Schweine! Haut bloß ab oder ich bring euch um! Verdammt! Weg hier! Wartet! Angus! Wie schlimm ist das? Keine große Sache. Ich brauch bloß... Wir müssen einen Druckverband anlegen, schnell! Lady, geben Sie mir Ihren Schal. Ja, natürlich. Hier. Das schaffst du, Angus, alter Junge, halt durch. Verdammtes Messer. Die Wunde ist tief. Er muss ins Krankenhaus. Wo ist das nächste Hospital? In Pinna. Das schafft er nie. Die Blutung ist zu stark. Leute, ihr wollt doch nicht etwas sagen, ich hau vor den Marsianern ab und krepier dann eine Wunde von so einem Halunken? Ruhig, Angus. Wir schaffen das schon. Wie denn? Ich weiß nicht. Mist! Das darf doch nicht wahr sein. Nicht so. Er stirbt, Stuart. Das weiß ich auch, verdammt nochmal. Kennen Sie sich vielleicht mit Medizin aus? Tut mir leid, nein. Wir transportieren ihn jetzt erstmal auf die Kutsche, okay? Okay? Stu. Was? Sieh doch. Angus? Angus, bist du da? Ist er ohnmächtig geworden? Sag doch was, Angus. Er ist tot. Was? Ich fühle keinen Puls. Aber das kann doch nicht... Und? Ich höre nichts. Oh Gott. Nicht den Strahl. Flieht. Ihr müsst fliehen. Verschwindet. Und ab. Ah! Ich bin getroffen. Hilfe! Hilfe! Ich brenne! Beruhigen Sie sich, Mann. Ist das alles... Nein! Verdammt, Ruhe! Was? Wo bin ich? In Sicherheit. Sicherheit? Haben wir gewonnen? Gewonnen? Den Krieg. Den Krieg der Welten. Haben wir gesiegt. Kommen Sie wieder zu sich, Mann. Sie haben geträumt. Was? Ich... Nein. Ich erinnere mich. Es ist passiert. Trinken Sie was. Hier. Danke. Nicht so viel. Hey. Es reicht jetzt. Es reicht. Warum tun Sie das? Wer? Was? Die Mars-Leute. Wieso bekämpfen und töten sie uns? Das weiß nur der Herr allein. Ich kenne Sie. Mich? Aus Baybridge. Sie sind ein Kurat, nicht wahr? Sie haben dort gepredigt, bevor Sie kamen. Das stimmt. Ich wollte helfen, für die anderen da sein. Aber am Ende blieb uns allen nur die Flucht. Wo sind wir hier? Ein paar Meilen westlich von Weybridge. Und Weybridge selbst? Ist zerstört. Niemand hat es überlebt. Jedenfalls habe ich niemanden mehr gesehen, bis auf Sie. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Ich hatte mich in ein Boot gerettet und trieb den Fluss entlang. Offenbar habe ich Sie gerammt. Sie hatten unglaubliches Glück, dass ich Sie im letzten Moment noch packen und rausziehen konnte. Was? Sie waren das? Ich kann nicht mal Boot fahren, sonst hätte ich Ihnen die Beule erspart. Aber dann gehört Ihnen das Boot gar nicht. Nein, ich sah keine andere Möglichkeit, dem Inferno zu entfliehen. Hab mich reingeworfen und treiben lassen. Dann hatten wir beide großes Glück, dass wir da rausgekommen sind. Ja. Wir können hier nicht bleiben. Sie sind ganz in der Nähe. Aber ich höre Sie nicht. Weil die Kämpfe vorbei sind. Im Moment ist es ruhig. Aber manchmal hört man Ihre Rufe durch den Nebel dringen. Und von weit weg das Stampfen Ihrer metallenen Beine. Es ist gut, dass Sie wieder wach sind. Kommen Sie. Wir müssen uns ein Versteck suchen. Ich folgte dem Geistlichen, obwohl ich Zweifel hatte, dass er wusste, was er tat. Er war blond und sein Kinn war flach, seine Augen zu groß für seinen kleinen Kopf. Insgesamt machte er keinen besonders kräftigen Eindruck, aber er hatte mich gerettet. Sie sind wie Teufel. Als ob die Teufel die Hölle verlassen hätten, um sich auf der Erde auszutoben, ohne Rücksicht auf Verluste. Alles kaputt. Gebäude, Schulen, Kirchen, alles zerstört von diesen Marsteufeln. Sie sind keine Teufel. Sie sind bloß Invasoren. Wo ist denn da der Unterschied? Gegen Teufel ist man machtlos. Gegen Invasoren kann man kämpfen. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Nur dann haben wir eine Chance. Eine Chance? Die sehe ich nicht. Oh, aber sie war da. Und wenn wir von Anfang an klüger reagiert hätten, wäre uns vielleicht viel Leid erspart geblieben. Wie meinen Sie das? Ich selbst habe die Eruption auf dem Mars beobachtet. Es gab schon lange vorher Anzeichen dafür, dass der Planet bewohnt sein könnte. Aber unsere Wissenschaftler haben es ignoriert. Selbst dann noch, als der erste Zylinder auf der Erde niedergegangen ist. Keiner von ihnen glaubte daran, dass Marsianer in ihnen sein könnten. Und als sie dann rauskrochen, waren alle überrascht. Und noch erstaunter waren wir, als sie das Feuer auf uns eröffneten. Dabei war es doch klar, warum sollten sich die Marsianer über hunderte Millionen Meilen durchs All zur Erde aufmachen? Und? Warum? Was glauben Sie? Sie suchen eine neue Heimat. Ich sehe das jetzt völlig klar. Die, die bislang gekommen sind, sind nur die Vorhut einer viel größeren Invasionswelle, die uns noch bevorsteht. Irgendetwas ist auf ihrem Planeten vorgefallen oder wird bald passieren. Deshalb sind sie aufgebrochen, um einen Planeten für eine Neubesiedlung zu finden. Und der ihnen am nächsten bewohnbare Planet ist nun mal die Erde. Und warum töten sie uns dann? Wieso nehmen sie keinen Kontakt auf, damit wir uns einigen? Wieso führen sie kein Gespräch auf Augenhöhe? So wie wir mit den Tasmaniern geredet haben, als wir ihr Land überfielen? Invasoren machen keine Konzessionen, Invasoren erobern. Und wer sich nicht fügt, wird eliminiert. Aber viele von uns wehren sich doch gar nicht und werden trotzdem getötet. Wir deuten es falsch. Sie wollen uns nicht töten. Soll das ein Scherz sein? Glauben Sie mir, Sie wollen nur unser Land und das... Ja? Genau das könnte unser Vorteil sein. Wie das denn? Wenn wir Ihre Pläne kennen, können wir sie auch durchkreuzen. Wie wollen Sie das denn bitte schön anstellen? Hier irgendwo und nirgendwo, nur wir beide? Nein, ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Aha, und die wäre? Was wir hier erleben, ist der Anfang vom Ende. Der Tag des jüngsten Gerichts, so wie ihn die Bibel prophezeit hat in der Offenbarung des Johannes. Der Herr schickt seine himmlischen Heerscharen und alle, die gesündigt haben, werden getötet. Ach ja? Woran haben sich denn die Frauen versündigt? Oder die Kinder? Und wie können sich Tiere versündigen? Könnte ein Mensch die Wege des Herrn durchschauen, wäre er gottgleich. Wir haben Schuld auf uns geladen, viel zu lange schon. Still. Sehen Sie das Flackern dort am Horizont? Wir sind den Kämpfen näher, als uns lieb sein kann. Die Marsianer gehen sicher auf London zu, aber das wissen unsere Generäle auch. Es wird bald dunkel. Los, kommen Sie. Da vorne ist ein Hügel. Vielleicht finden wir dort ein Versteck. Die Einstellung des Mannes gefiel mir überhaupt nicht. Aber wir hatten nur einander und es wäre töricht gewesen, sich alleine durchschlagen zu wollen. Wir fanden eine tiefe, ziemlich gut verdeckte Einbuchtung bei dem Hügel. Fast eine kleine Höhle. Sie bot mehr als genug Platz für uns. Im Schutz unseres Verstecks schlief der Kurat sofort ein. Auch ich war müde, aber ich machte kein Auge zu. Stattdessen lauschte ich diesen seltsamen Geräuschen, den unheimlichen Rufen. Im Dunkeln ging etwas vor sich. Und als der Morgen graute, wurden meine schlimmsten Befürchtungen Realität. Was? Still! Was war das? Halten Sie ruhig, Mann! Was ist denn los? Die Marsleute sind da. Ein Dreibein passierte uns so nah, dass wir es mit einem Stein hätten treffen können. Es stapfte aufs Feld hinaus, wo ein zweites Dreibein auf es wartete. Sie treffen sich. Sehen Sie, da. Die beiden Kampfmaschinen blieben nur wenige Yards voneinander entfernt stehen. Eine Weile lang passierte nichts. Dann aber öffnete sich an der Kopfoberseite einer der Dreibeine eine Luke und eine dunkle Masse schob sich heraus. Ein Marsianer. So einen habe ich auch im Zylinder auf dem Acker bei Hauser gesehen. Diese fetten, schwabbeligen Dinger steuern die Dreibeine? Diese fetten, schwabbeligen Dinger sind mit Sicherheit intelligenter als wir. Oder wenigstens erheblich weiter fortgeschritten. Was tun die denn da? Ich weiß es nicht. Sieht aus, als würden sie sich beraten. Oh, da. Und wo geht er jetzt hin? Gute Frage. Warten Sie mal. Er geht gar nicht weg. Er stellt sich auf. Tatsächlich. Sie bilden eine Linie. Sehen Sie, ganz da hinten ist noch einer. Als würden sie eine Kampfposition einnehmen. Ja, aber gegen wen? Oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus. Wissen Sie, was das ist? Nein. Eine Waffe? Vielleicht der Hitzestrahl? Der Hitzestrahl wird durch eine Art Spiegel an der Spitze einer dünnen Stange erzeugt. Dieses Ding da oben ist etwas anderes. Es ist ein regelrechtes Rohr. Eine neue Waffe? Etwas noch Schlimmeres als der Hitzestrahl? Malen Sie nicht den Teufel an die Wand. Was macht es denn da? Sieht aus, als würde es das Rohr ausrichten. Zum Glück nicht in unsere Richtung. Wozu soll das gut sein? Was ist da in dem Wald? Ich weiß es nicht. Hören Sie das? Sie reden miteinander. Das ist Kommunikation. Über das Rohr? Wohl kaum. Das Ding hat etwas abgefeuert. Ja, aber was? Da ist nichts zu sehen. Kein Mündungsfeuer. Nichts. Schon wieder. Worauf schießen die? Ganz ruhig, nur eine Fledermaus. Verdammter Teufel! Mein Gott, jetzt bombardieren sie etwas. Nein, das sind wir. Sehen Sie, da kommen Geschosse aus dem Wald. Das sind unsere Kanonenschüsse. Endlich antworten wir. Das wurde auch Zeit. Oh nein. Was? Sie wollten wissen, was der Hitzestrahl ist. Da oben am Rumpf von dem Ding, direkt über dem Rohr. Allmächtiger, ich sehe es. Das war's. Wir haben keine Chance. Sind Sie sicher? So jedenfalls nicht. Ich habe es bereits mehrmals miterlebt. Mein Gott. Ich verstehe es nicht. Warum versuchen die Militärs nicht etwas anderes? Und jetzt feuern sie wieder mit dem Rohr. Was um alles in der Welt? Vorsicht, da kommt jemand! Hey, aufpassen! Seien Sie leise, verdammt! Sie sind hinter mir her. Ich muss mich verstecken. Aber nicht hier. Niemand ist hinter Ihnen her. Beruhigen Sie sich doch. Und wenn er recht hat... Sie kommen, um mich zu holen. Seien Sie endlich still. Runter mit Ihnen, runter. Kommen Sie her. Hier entdeckt man Sie schon nicht. Oh Gott. Schnell. Das Dreibein schwenkt den Kopf. Es hat uns gesehen. Runter, in die Höhle. So weit wie möglich. Schnell. Oh Gott. Es ist vorbei. Jetzt ist alles vorbei. Seien Sie endlich still. Was war das? Hat es sich abgewendet? Ich sehe mal nach. Und? Ihr seht nicht mehr her. Oh Gott. Was um alles in der Welt haben Sie sich nur dabei gedacht? Es tut mir leid. Haben Sie Wasser? Bitte? Wasser. Ich habe solchen Durst. Hier. Sekunde. Was soll das? Lassen Sie die Flasche los. Bitte. Ich verdurste. Wie Wieso sollten wir unser wertvolles Wasser mit diesem dahergelaufenen Kerl teilen, der uns zudem noch fast in den Tod gerissen hätte? Sagen Sie mal, wie reden Sie denn? Sie sind ein Diener Gottes und wollen dem Mann kein Wasser geben? Was nützt der beste Wein, wenn er zu viele Kehlen tränken muss? Schluss jetzt! Finger weg von der Flasche! Sonst werde ich sehr ungemütlich. Danke. Danke. Okay, okay, das reicht. Ich sagte, das reicht jetzt! Oh, danke. Vielen Dank. Kommen Sie erst einmal zu Atem. Und dann verschwinden Sie. Hey! Nein, ist schon gut. Schon gut. Wo kommen Sie her? Aus Denton. Haben Sie Nachrichten aus London? Ja, die Marsianer marschieren dort ein. Es sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Leisten unsere Einheiten keinen Widerstand? Doch, natürlich. Und mit allem, was sie haben. Aber die Marsianer sind ihnen überlegen. Ich wusste es. Sie sprechen sich ab. Sie haben einen Ruf. Alu oder so. Ja, wir kennen den Ruf. Reden Sie weiter. Sie sind immer näher gekommen. In einer Linie. Und ohne Eile. Erst haben sie alles mit ihren Hitzestrahlen zerstört. Dann den Rest mit dem Qualm. Was? Qualm? Sie haben Rohre. Aus denen schießen sie kleine Behälter ab. Ich habe es selbst erlebt. Hautnah. Die Behälter sind klein. Fallen auf den Boden. Aber sie explodieren nicht. Die haben eine Öffnung. Und aus der strömt dann der Qualm. Wie durch ein Ventil. Die Rohre. Das war's also. Alles, was in die Wolke gerät, vergeht. Er dringt in jede Ecke und in jeden Winkel. Nichts und niemand bleibt verschont. Sie schon. Aber nur weil ich... Bitte, erzählen Sie weiter. Ich war gerade dabei, mein Hab und Gut zusammenzuklauben, wie es die Soldaten gesagt hatten. Ich wollte aus Ditten fliehen, rannte auf die Straße. Die halbe Stadt war auf den Beinen. Und dann kam dieses Ding angeflogen. Wie aus dem Nichts. Es hauste über mich hinweg und ging auf dem Marktplatz nieder. Erst dachte ich, es sei eine fehlgeleitete Granate von unseren Truppen. Doch es gab keine Detonation, nur ein zischendes Geräusch. Oh mein Gott! Ich rannte los. Doch als die Schreie lauter wurden, begriff ich, dass man dem Qualm nicht entfliehen konnte. Also kletterte ich auf einen Baum, den erstbesten, den ich finden konnte. Ich klammerte mich fest. Der Qualm rollte immer näher. Er blubberte und brodelte und wuchs beständig an. Oh Gott! Oh Gott, bitte hilf mir! Tiere und Menschen fielen einfach um. Der Qualm umhüllte und ergoss sich über sie. Und er wuchs immer weiter, immer höher. Ich kletterte so hoch ich konnte. Doch der Qualm verfolgte mich. Jedenfalls kam es mir so vor. Und dann wurde mir schwindelig. Meine Kräfte schwanden und plötzlich war da diese Lichtgestalt und breitete die Arme aus. Ich dachte, es sei ein Engel. Ich war kurz davor, mich in seine Obhut fallen zu lassen. Geradewegs in die schwarzen Arme der Erlösung. Da rüttelte mich ein Geräusch wach. Und als ich nach unten blickte, sah ich ihn. Wen? Den Marsianer. Er wartete durch den Qualm und hielt dabei so ein merkwürdig glänzendes Ding in der Hand. Damit zog er den Qualm auf. Ich werde den Anblick dieses Wesens nie vergessen. Diese schwabbelige, gallertartige Kreatur, wie sie unter meinem Baum hockte und den Qualm einfing. Als sie fertig war, schaltete sie das Gerät ab und es wurde still. Und der Boden war übersät mit Leichen und Kadavern. Sogar ein Reh lag dort und hatte Schaum vor dem Mund. Doch das alles interessierte den Marsianer nicht. Er hockte bloß da und tat nichts. Und dann nahm er Witterung auf. Ich konnte keine Nase erkennen, aber der Körper zuckte, als würde er riechen. Wie bei einem Hund. Er hob sein widerwärtiges Haupt. Da erscholl ihr Ruf durch den Wald. Ein Signal. Der Marsmann wandte sich ab und watschelte davon. Er hatte mich nicht entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich dort oben noch ausharrte. Die Angst machte mich fast wahnsinnig. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich vom Baum runtergeklettert bin. Ich weiß nur, dass ich gerannt bin. Immer weiter. Bis hierhin. Ach, Blödsinn. Bitte? Das sind doch nur Geschichten. Qualm. Wozu denn das? Und wieso sollten die Mars-Leute ihn wieder entfernen, wenn er ihnen gar nicht schadet? Offenbar setzen sie ihre Waffen gezielt ein. Den Hitzestrahl bei sichtbarer Bedrohung, den Qualm in den Gebieten, die sie nicht einsehen können. Wozu brauchen sie denn unsere Häuser und Straßen und das alles? Mit ihren widerlichen Schwabbelkörpern können sie doch eh nichts davon verwenden. Sie nicht, aber vielleicht die, für die sie das alles vorbereiten. Wen meinen Sie? Die Marsbewohner. Das sind sie doch. Und was, wenn sie nur die Vorhut sind? Eine Art Stoßtrupp, der die Gegend erkundet und den Widerstand bricht? Und wenn alles in ihrer Hand ist, kommen die echten Marsbewohner. Und die können unsere Häuser und Straßen vielleicht gut gebrauchen, weil sie uns viel ähnlicher sind, als wir uns vorzustellen wagen. Spekulationen. Immerhin. Unmöglich wäre das nicht. Genauso gut könnten sie die Vorboten Satans sein, die die Ankunft ihres Herrn vorbereiten. Ach, der Satan wohnt in Menschenhäusern. Vorsichtiger! Mit diesen Dingen scherzt man nicht! Schreckt nicht so laut! Sagt wer? Ich! Und Sie wissen Bescheid, was? Kann man so sagen. Still! Was? Hört ihr nicht? Was planen die? Ich seh mal nach. Und? Oh nein. Das Dreibein richtet sein Rohr aus. Auf uns. Die haben uns gehört, weil Sie hier so rumbrüllen. Ach ja? Ich denke eher, die haben Sie gerochen, Ihre Witterung aufgenommen und... Hört auf, alle beide! Schau ab! Warten Sie! Nein, ich muss! Nein, nicht! Nein, lassen Sie ihn doch, dann sind wir ihn los. Aber das Dreibein wird ihn töten. Umso besser. Das lenkt von uns ab und wir können fliehen. Wie können Sie nur so kaltherzig sein? Ich habe diesen Kerl nicht hierher eingeladen. Er hat uns alle in Gefahr gebracht. Was ist schlimmer, der Tod eines Einzelnen oder der von dreien? Ein Einzelner würde genügen, wenn es der Richtige wäre. Was wollen Sie damit andeuten? Runter! Mein Gott. Wo ist das Dreibein? Hey, sehen Sie nach. Es hat sich weggedreht. Es marschiert wieder davon. Das ist unsere Chance. Wir müssen fliehen. Die Gelegenheit war nie günstiger. Vielleicht haben Sie recht. Also los! Ja. Wir schlugen uns nach Westen durch, während die Mars-Leute die entgegengesetzte Richtung ins Visier genommen hatten. London. Und zur Angst um meine geliebte Frau kam die Sorge um meinen Bruder Stuart, der in London lebte und studierte. Elektrizität ist der Schlüssel zu Fortschritt und Wohlstand. Sein Enthusiasmus auf der Weltausstellung in Paris hatte mich amüsiert. Doch jetzt wurde mir klar, dass er recht hatte. Elektrizität bringt uns irgendwann ins Heim. Die Menschheit war auf demselben Weg, den die Mars-Leute vor Jahrmillionen genommen hatten. Lausche der Stille der Elektrizität. Lag es also in der Natur der Sache aufzubrechen und andere Regionen des Weltalls zu besiedeln? War es in unseren Zellen eingeimpft, andere zu unterdrücken und auszurotten, um Platz für uns selbst zu schaffen? Gab es keine Möglichkeit, diesem starren und grausamen Korsett zu entrinnen? Wieso hatte ich mir nie Gedanken darüber gemacht? Wieso erst jetzt, als wir nicht mehr Herren waren, sondern Sklaven? Hören Sie, es tut mir so leid um Ihren Freund. Ja. Wenn ich irgendetwas tun kann... Es war nicht Ihre Schuld. Wenn Sie nicht gewesen wären, diese Kerle hätten mich... Mein Gott, ich darf gar nicht drüber nachdenken. Offensichtlich sind gefährliche Zeiten angebrochen. Wir müssen uns darauf einstellen. Simon Schuster. Bitte? Mein Name ist Simon Schuster. Oh, verzeihen Sie. Mary Elphinstone. Lester Phillips. Freut mich. Wieso sind Sie allein unterwegs? Mein Mann ist Chirurg in Pinner. Er hatte einen schwierigen Fall, eine langwierige Sache... und wollte sich nur kurz bei uns zu Hause frisch machen. Da hörte er von den Mars-Leuten und hat mich geweckt. Ich habe erst gar nicht begriffen, was er meinte. Er hat ein paar Sachen auf den Wagen geworfen und gesagt, ich soll nach Edgware fahren und dort warten, während er zu seinem Patienten zurückkehrt. Edgware ist überlaufen. Wir kommen von da. Da finden Sie Ihren Mann nie und nimmer. Dann fahre ich nach St. Albans oder nach New Bartlett und nehme dort den Zug. Mein Mann holt mich schon ein. In London haben Sie die Züge gestürmt. Das ist glatter Selbstmord. Kommen Sie mit uns. Was haben Sie denn vor? Wir durchqueren Essex bis nach Harwich und verlassen dort das Land. Und mein Mann? 6 Millionen Londoner sind auf der Flucht. Das ist eine Völkerwanderung. Sie müssen jetzt an sich denken. Ihr Mann würde Ihnen das Gleiche sagen. Aber ich kann ihn doch nicht... Er kann auf sich alleine aufpassen, aber Sie? Schurken wie die von vorhin gibt es überall. Bleiben Sie bei uns. Ihren Mann finden Sie, wenn alles vorbei ist. Also schön. Danke. Ich danke Ihnen. Gott, ist das heiß. Also, ich friere. Was ist mit dir? Wirst du krank? Hab mir wohl eine Erkältung eingefangen. Brauchst du eine Pause? Bloß nicht. Ich will so schnell wie möglich weg von hier. Sehen Sie? Was denn? Der Rauch da vorne. Das kommt aus den Häusern. Die stehen in Flammen. Mein Gott, da brennt ja eine ganze Stadt. Ob das diese Dreibeine waren? Keine Ahnung. Wir können da nichts ausrichten. Lasst uns weiterfahren. Ja, du hast recht. Da vorne ist die Hauptstraße. Aber das ist doch... Oh! Mein Gott! Wie in der Heiligen Schrift. Der Tag des Herrn ist da. Das müssen Zehntausende sein oder noch mehr. Da kommen wir nie durch. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Hauptstraße passieren. Umfahren können wir sie nicht. Mein Gott, Lester, wie siehst du denn aus? Was? Wie denn? Das ist doch keine Erkältung. Wir müssen uns um ihn kümmern. Nein, nein, mir geht es gut. Eins nach dem anderen. Jetzt müssen wir erstmal durch den Menschenstrom durch. Was haben Sie vor? Ich fahre dichter an die Straße ran. Dann springe ich ab und ziehe uns da durch. Das ist Wahnsinn, Stu. Werden wir sehen. Hey, was soll das? Tut mir leid, wir müssen durch. Such dir einen anderen Weg. Hey, willst du uns überrollen? Weg da, mach Platz. Hey, du bist wohl verrückt geworden. Platz da. Ich will nur hier durch. Ah! Vorsicht, mein Kind! Nimm dir ihren verdammten Gaul weg! Ich kann nicht! Ich schlag dir gleich eins aufs Maul! Zur Seite, ich bin ja schon weg! Gibt's doch wohl nicht! Schämen sollten Sie sich! Psst, ruhig, ganz ruhig. Wir haben's ja geschafft. Alles okay? Ja, alles gut. Lester? Ja. Kommen Sie wieder rauf! Wir fahren nach Hadley. Da können wir uns ausruhen und Lester versorgen. Hier! Entschuldigen Sie. Stehen bleiben. Zeigen Sie mir Ihre Hände. Ihre Hände. Ist ja gut. Hier. Ich will Sie nicht ausrauben. Ich will mich nur an Ihrem Feuer wärmen. Bitte. Es ist kalt geworden. In Ordnung. Aber seien Sie leise. Danke. Woher kommen Sie? Hersham. Haben Sie etwas von London gehört? Die Marsmenschen haben die Stadt übernommen. Ganz London? Ja. Alles zerstört? Nein, nicht alles. Das heißt, es gab schlimme Verwüstungen. Der Big Ben und die Tower Bridge stehen nicht mehr. Ganze Straßenzüge wurden von diesem Hitzestrahl dem Erdboden gleichgemacht. Aber vor allem haben sie alles eingenebelt mit schwarzem Qualm. Die Wolke. Dann ist es wahr. Ja. Ein teuflisches Zeug. Wer rein gerät, erstickt. Sie verströmen es überall und wenn alles tot ist, saugen sie es wieder auf. Die wollen gar nicht alles zerstören. Die wollen nur den Widerstand brechen. Sie meinen, die Mars-Leute gehen gezielt vor? Oh ja. Und anscheinend wissen sie ziemlich genau über unsere Kommunikationswege Bescheid. Die haben Munitionsdepots gesprengt und Telegrafenstationen zerstört und alle Eisenbahnlinien unterbrochen. Die haben unsere Lebensadern gekappt und damit in kürzester Zeit ganz London in ihre Gewalt gebracht. Und die Leute? Sind in Panik geflüchtet. Das reinste Chaos. Aber unsere Soldaten schießen doch zurück, oder? Man sagt, sie hätten sogar eines dieser Dreibeine zerstört. Aber um welchen Preis? Wir vernichten einen von ihnen, sie nehmen eine ganze Stadt ein. Und es kommen immer mehr. Sehen Sie dort oben den roten Streif am Nachthimmel? Das ist wieder einer von ihren verfluchten Zylindern. Die kommen jetzt jede Nacht. Immer mehr. Erst erobern sie England, dann den Rest der Welt. Und sie hören nicht auf, bis ihnen alles gehört. Die Menschen haben ausgedient. Wir hatten unsere Zeit. Und die ist jetzt vorbei. Und wo wollen Sie hin? Nach Edgware, zu meiner Familie. Das würde ich nicht tun. Edgware ist... Ich weiß. Ich weiß, mein Freund. Wenn ich schon sterben muss, dann dort, wo ich zu Hause bin. Aber hören Sie, wir dürfen doch die Hoffnung nicht einfach aufgeben. Sie wissen nicht, was ich gesehen habe. Von welcher Hoffnung reden Sie eigentlich? Bitte, lassen Sie mich einfach noch ein wenig hier sitzen. Stu, es geht ihm immer schlechter und das Fieber steigt. Hier können wir nichts für ihn tun. Wir müssen so schnell wie möglich Chelmsford erreichen. Hey, ho! Oh, verdammt! Aus dem Weg da! Ganz ruhig, ja? Dann passiert nichts. Was wollen Sie? Wir haben kein Geld. Wir wollen kein Geld. Wir wollen das Pferd. Das Pferd? Wozu? Wozu? Er fragt, wozu? Um es zu essen, natürlich. Das könnt ihr nicht machen. Wir haben einen kranken Mann bei uns. Er muss ins Hospital und versorgt werden. Dann werdet ihr ihn wohl tragen müssen. Denn euer Pferd gehört jetzt uns. Nein! Wenn ihr es wollt, holt es euch! 6 gegen 1? Ist das dein Ernst? Lassen Sie es, Stuart. Wir finden einen anderen Weg. Hör zu. Ich bin ein geduldiger Mann. Aber irgendwann ist auch bei mir Schluss. Verschwindet. Und zwar schnell. Oder ihr werdet es bereuen. Und zwar alle. Lieber sterbe ich, als meinen Freund zurückzulassen. Aber ich warne euch. Ich bin Boxer und habe... Ja! Gut gemacht, Jill. Ihr seid gemein! Euch von hinten anzuschleichen! Ich hab nicht mal eine Chance! Wir wollten euch in Frieden ziehen lassen. Aber dein Freund musste ja den Helden spielen. Tut mir leid, Kleine. Aber jetzt nehmen wir uns alles. Lassen Sie mich los! Nein! Hallo? Jemand zu Hause? Kommen Sie. Als wir Twickenham erreichten, fanden wir eine Geisterstadt vor. Die Hälfte der Häuser war zerstört. Hier und da lagen Tote zwischen den Trümmern. Der Kurat und ich durchstöberten die Häuser nach etwas Essbarem. Irgendwo muss doch was sein. Es war kein schönes Gefühl, ohne Erlaubnis in die Privatsphäre eines Fremden einzudringen. Ich fühlte mich wie ein Dieb. Und eigentlich war ich genau das. Ein Plünderer. Doch was blieb uns anderes übrig? Ah, na bitte, da haben wir's doch. Eier, Brot und Speck. Und Wein. Das reinste Paradies. Der Kurat deckte den Tisch und briet Eier mit Speck. Er fand sogar eine Kerze, platzierte sie dekorativ auf der Tafel und zündete sie an. Als alles fertig war, setzte er sich und ließ es sich schmecken. Guten Appetit. Mir war trotz des Hungers der Appetit vergangen. Der Gedanke, im Haus eines Fremden zu hausen, der vielleicht qualvoll im Qualm der Marsianer erstickt war, schnürte mir die Kehle zu. Was ist denn los? Wieso essen Sie nicht? Wie können Sie nur? Hey, warten Sie, Mann! Was soll das? Setzen Sie sich wieder oder wollen Sie verhungern? Es ist Krieg. Ich kann nicht. Sie müssen. Auch wenn ich angewidert war, so sagte mir mein Verstand fortwährend, dass der Kurat das einzig Richtige tat. Denn wer wusste schon, wie lange es dauern würde, bis wir erneut etwas zu essen bekämen. Bis zur Küste war es weit und die Marsianer waren auf dem Vormarsch. Es war sinnvoll, dass wir uns satt aßen. Jeder hätte das getan. Aber ich wollte nur weg. Weg von diesem Essen. Weg von dem Kuraten. Essen Sie, zwingen Sie sich dazu. Wissen Sie was, Sie... Sie wieder mich an. Hey, bleiben Sie. Denken Sie an die Menschen, die Sie wiedersehen wollen. Die Menschen, die ich wiedersehen wollte. Warum nur hatte ich sie verlassen? Nicht sterben, Simon. Wieso war ich nicht bei ihr geblieben, nachdem wir aus Maybury geflüchtet waren? Mittlerweile hätten wir die Küste erreicht und wären auf dem Weg ins sichere Ausland. Stattdessen war ich in der irrigen Hoffnung zurückgekehrt, ich könnte etwas dazu beitragen, die Marsleute aufzuhalten. Als könnte ein einzelner Mann das Unheil bekämpfen, das sich wie eine furchtbare Krankheit über das Land ergoss. Simon, ich bitte dich, bleib bei mir. Du darfst nicht zurückkehren. Es war falsch gewesen. Ich hatte so vieles falsch gemacht. Kathy. Oh, Kathy. Was? Kommen Sie schnell und seien Sie leise. Aber... Kommen Sie! Ja. Das Gesicht des Kuraten war kreidebleich, als hätte er den Teufel persönlich gesehen. Sehen Sie durchs Fenster da. Aber um Gottes Willen, seien Sie bloß leise. Ich sah hinaus. Ein Dreibein stand nur wenige Yards vom Haus entfernt. Ein zweites kam mit langen Schritten näher. Was machen die hier? Die planen was. Planen? Wieso sonst sollten die sich hier treffen? Hier ist ja niemand mehr. Vermutlich richten sie ihr neues Lager ein. Sie kommunizieren wieder. Oh nein. Was ist? Da vorne sind Leute da, bei dem Schuppen. Was tun Sie da? Wir müssen ihnen helfen. Sind Sie wahnsinnig geworden? Aber wir müssen sie doch wenigstens warnen. Das wäre unser Tod. Verdammt. Jetzt haben sie entdeckt. Das war unvermeidlich. Das war's nicht. Sehen Sie. Was ist das? Was ist dieses Ding? Ein Tentakel. Aber aus Metall? Ich habe es schon früher gesehen. Die drei Beine können sie ausfahren. Sie funktionieren wie Greifarme. Aber ich verstehe das nicht. Was machen die da? Dieser Korb an der Rückseite hat eine ganz bestimmte Funktion. Aber warum wirft das Ding die Menschen da hinein? Warum tötet es sie nicht sofort? Die wollen sie fressen. Was? Die Marsianer. Deshalb bringen sie auch nicht alle mit ihren Hitzestrahlen um, sondern nehmen das Gas, weil sie uns als Nahrung... Mein Gott, der da kommt direkt auf uns zu. Das Licht. Löschen Sie sofort die Kerze. Oh nein, sie haben uns entdeckt. Wir müssen fliehen. Schnell. Wohin denn? In der Küche ist eine Kammer. Schnell. Los. Ja. Die ist zu klein für uns beide. Das schaffen wir. Das klappt doch nie. Stellen Sie sich nicht so an. Na los, rein da. Ja. Das halte ich nicht aus. Ich leide unter Platzangst. Hört Sie mit dem Gejammer auf. Ich jammere nicht. Ich leide. Wenn Sie nicht still sind, werden Sie gleich wirklich leiden. Halten Sie den Mund. Wir sind beide tot. Lassen Sie das. Still jetzt. Das ist der Tentakel. Er sucht nach uns. Und er wird unsere Witterung aufnehmen. Nein, er ist aus Metall. Und jetzt leise. Er sieht sich um. Nein, er ist fort. Lassen Sie uns raus. Still. Ruhe! Er sucht uns. Keinen Laut jetzt. Mein Bein schläft ein. Können Sie nicht etwas zu sehen sein? Versuch! Ja! Will hier rein. Halten Sie den Türgriff fest. Ja, bitte. Zu stark. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Ich schaffe es nicht. Sie noch. Worauf denn? Er ist weg. Ich muss hier raus. Nicht! Ich sagte es Ihnen doch. Da wird gekämpft. Ja. Da leistet jemand Widerstand. Wir müssen Ihnen helfen. Sind Sie wirklich so dumm? Sie setzen den Laserstrahl ein. Los, kommen Sie! Aber wohin denn? In den Keller. Los! Wo ist der Keller denn? Hier, die Tür. Sehen Sie! Der Tentakel kommt zurück! Oh, verdammt! Verdammt, die Treppe runter! Schnell! Ja, oh Gott! Kommen oh Sie. Gott! Ja. Thank you. dachte, Sie hätten sie umgebracht. Nein, ich glaube, ich habe Glück gehabt. Nur eine Beule. Gott sei Dank. Was ist mit Ihnen? Mit mir? Nichts, gar nichts. Mein Gott, haben die Sie etwa... Es ist nichts. Lassen Sie mich, es geht mir gut. Ach, diese Bastarde. Sie haben das Pferd mitgenommen. Ach, Lester, wo ist er? Immer noch auf dem Wagen. Vorsicht! Nicht zu schnell. Lester! Nein, nein, nein! Tu mir das nicht an! Was ist denn mit ihm? Ich kann seinen Puls nicht spüren. Oh Gott! Lester! Lester! Sie haben ihn nicht angerührt. Sie wollten nur das Pferd. Er lebt nicht mehr. Oh nein. Aber das kann doch nicht sein. Er war doch nur erkältet. Ich verstehe nicht, warum... Es tut mir leid. Das ist doch alles ein Albtraum. Ein schrecklicher Albtraum. Ja. Ich wünschte, es wäre so. Ich darf jetzt nicht den Kopf verlieren. Wir müssen weiter. Aber wie? Und wohin? Zu Fuß. Richtung Zellingen und dann ans Meer. Aber Sie sind verletzt, Jürg. Sie brauchen Ruhe. Wenn Sie eine Gehirnerschütterung haben, dann... Wir haben keine Wahl. Hier ist es zu gefährlich. Und was auch immer ich tue, es wird weder Lester noch Angus wieder lebendig machen. Wir haben Krieg. Ich habe Angst, Jürg. Ich auch. Aber sie darf uns nicht lähmen. Sonst sind wir auch bald tot. Also los. Warten Sie. Stützen Sie sich auf mich. Ja. Vorsicht. Es geht schon wieder. Danke. Ich glaube es nicht. Hören Sie das auch? Kommen Sie. Schnell. Über den Hügel. Sehen Sie, das Meer. Wir haben es geschafft. Das haben wir. Ich hätte fast nicht mehr dran geglaubt. Wir haben das Ihnen zu verdanken. Ich habe es Ihnen zu verdanken. Wer weiß, was sonst mit mir geschehen wäre. Kommen Sie, den Rest schaffen wir auch noch. Sehen Sie die Boote da unten? Das müssen Hunderte sein. Sir? Hallo, Sir. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Wir wurden überfallen. Da sind Sie nicht die Einzigen. Ist gefährlich hier geworden. Wieso sammeln sich die Boote hier? Die kommen die Themse nicht mehr runter. Die Marsleute haben alles dicht gemacht. Jetzt warten die Schiffer hier. Und es werden immer mehr. Mein Gott, das ist ja ein Riese. Was ist das für eins? Die Thunderchild, ein Panzerschiff. Kräftiger Kahn. Weiter draußen liegen noch mehr. Alle zum Kampf bereit, falls diese Kreaturen hier aufkreuzen sollten. Die Marsleute waren noch nicht hier? Nein, Sir. Noch nicht. Aber da drüben, hinter den Hügeln. Sehen Sie's? Da steigt Rauch auf. Genau. Sie kommen. Was Sie genau dort machen, weiß ich nicht. Manchmal hört man dieses Geräusch von Ihrem Hitzestrahl. Dann wieder hört man von ganz weit weg verzweifelte Schreie. Ich habe den Eindruck, die durchforsten jedes einzelne Dorf auf ihrem Weg zur Küste. Gott, wie schrecklich. Dann bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Sie wollen hier weg? Da vorne. Die Philby bricht bald auf. Oh, danke. Das heißt, wenn Sie sich mit dem Captain arrangieren können. Ich werde es versuchen. Kommen Sie, Mary. Mary? Es tut mir leid. Ich kann nicht. Was? Ich muss auf meinen Mann warten. Sie wollen... Aber sehen Sie denn nicht, was hier los ist? Wie wollen Sie denn in diesem Chaos Ihren Mann finden? Wenn er es überhaupt bis hierhin schafft. Aber ich kann doch nicht von hier weg. Was, wenn er mich sucht? Ich habe ihm versprochen, dass Sie haben ihm vor allem versprochen, zu überleben. Und das können Sie nur, wenn Sie sich in Sicherheit begeben. Wir haben uns doch nicht den ganzen Weg bis zur Küste durchgekämpft, um jetzt hier auf die Ankunft der Marsianer zu warten. Aber ich meine... Selbst wenn wir an Bord eines Schiffes gelangen, wo sollen wir denn dann hin? Das ist egal. Nur raus hier. Weit weg von all dem. Kommen Sie. Also schön. Hallo. Können Sie mich hören? Wo? Was? Sie haben sich ganz schön den Kopf angeschlagen. Den Kopf? Ja, Sie sind gestürzt, als das Haus über uns explodierte. Ich, ja, richtig. Die Kellertreppe, nicht wahr? Dachte schon, Sie würden nicht mehr wach werden. Hier, trinken Sie. Wein? Ja, trinken Sie, damit der Staub aus Ihrer Kehle gewaschen wird. Was genau ist passiert? Naja, ich schätze, die haben uns in die Luft gesprengt. Geben Sie mir die Flasche wieder. Hier. An Wein herrscht hier kein Mangel. Sehen Sie da hinten? Die Vorratskammer ist gut gefüllt. Essen und Trinken, das reicht für eine Weile. Oh, mein Kopf. Ach, das wird schon wieder. Das Haus ist also zusammengebrochen? Ein Glück, sonst hätte uns dieser Teufelstentakel noch erwischt. Dann müssen wir ja unter einem ganzen Berg von Schutt begraben sein. Bestimmt. Aber wo kommt dann dieses Licht her? Ja, gute Frage. Ist hier irgendwo eine Lampe? Es ist kein natürliches Licht. Kommen Sie. Gut. Was? Da oben. Das Loch in der Decke in dem Geröll. Aber das muss eine Lampe sein. Eine, die niemand entzündet hat und die eine Explosion übersteht? Das werden wir gleich sehen. Helfen Sie mir mal. Tun Sie das nicht. Was, wenn das Geröll nachrutscht oder die Decke ganz einstürzt? Jetzt halten Sie mich doch endlich fest, Mann. Sekunde, ich... So, kommen Sie, ich hab Sie. Ja, passen Sie auf, dass der Stuhl nicht umkippt. Ja. Gleich habe ich es. Nur noch ein paar Inches. Muss ich. Und? Hab's. Helfen Sie mir runter. Oh mein Gott. Das muss das abgetrennte Ende des Tentakels sein. Der nach uns gesucht hat. Die Explosion hat ihn abgerissen. Aber wieso leuchtet er immer noch? Erstaunlich. Was? Das hier sind drei Fühler, wie Finger. Eine Metallhand. Gottlos und widerwärtig. Es funktioniert tatsächlich wie eine Hand. Und aus der Innenfläche leuchtet eine Art Lichtband. Es scheint fest eingebaut zu sein. Werfen Sie es weg. Wer weiß, ob es nicht doch noch lebt und uns angreift. Ach, Unsinn. Dann hätte es sich auch selbst ausgraben können. Mir egal. Wir sollten es loswerden. Was? Das Einzige, was uns in dieser Finsternis Licht spendet? Also, wenn Sie unbedingt im Dunkeln bleiben wollen, dann machen Sie einfach die Augen zu. Ach, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich mit Ihnen einlasse, dann hätte ich Sie nie und nimmer aus dem Fluss gefischt. Aber was soll man von einem Heiden auch anderes erwarten? Hätte ich mir gleich denken können, dass... Hier ist noch was. Wo? Da, in der Decke. Kommen Sie. Spüren Sie den Luftzug? Ja. Hier, halten Sie mal. Ich soll... Ach, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Halten Sie den Tentakel und leuchten Sie hier hoch. Das Ding ist ja warm. Hier scheint gar nicht so viel Geröll zu sein. Was haben Sie denn eigentlich vor? Na, was schon. Einen Weg hier rausfinden, natürlich. Und wenn die noch da draußen sind? Achtung, zur Seite! Sie auf, Mann, Sie bringen doch die gesamte Decke zum Einsturz! Im Gegenteil. Sehen Sie doch, da haben wir unseren Fluchtweg. Aber ich denke, es ist Nacht. Wo kommt das Licht her? Ich sehe mal nach. Passen Sie bloß auf! Und? Ich sehe die Straße. Das Haus über uns scheint komplett eingestürzt zu sein. Aber auch das Nebenhaus hat es erwischt. Muss eine höllische Explosion gewesen sein. Ich hätte es mir denken können. Das war nicht der Hitzestrahl. Die nehmen doch kein Gebäude unter Beschuss, in dem noch einer ihrer Tentakel umhergeistert. Was war es denn sonst? Ein weiterer Zylinder. Noch ein Geschoss vom Mars? Warten Sie. Ich komme zurück. Vorsicht! Der Zylinder hat vermutlich erst dieses Haus durchschlagen und ist dann ins Nachbarhaus gestürzt. Deshalb haben sich die Marsleute mit ihren drei Beinen hier versammelt. Die haben auf ihre Leute gewartet. Oh, diese Hunde. Sie beleuchten die ganze Straße. Es ist fast taghell. Und sie sind beschäftigt. Ja, mit dem Ausgraben ihrer Kameraden. Nicht nur. Sie bauen auch Geräte zusammen. Maschinen. Sehen aus wie Krebse mit langen, dünnen Beinen. Wenn einer fertig ist, hilft er dabei, weitere zusammenzubauen. Auf diese Weise erschaffen sie eine ganze Armee. Wollen Sie auch mal gucken? Kein Bedarf. Nein. Nun gut. Hören Sie, wie wäre das? Sie machen mal eine kleine Pause, setzen sich dort auf die Matratze. Und ich beobachte weiter. Einverstanden? Das klingt gut, ja. Hab doch schon lang genug auf Sie aufgepasst. Die Kluft zwischen uns wurde mit jedem Tag größer. Und abgesehen von seinen einfältigen Ansichten und weinerlichen Anfällen, ärgerten mich seine Trinkgelage zunehmend. Wir hockten in einer Falle und mit jeder Stunde wurde es unerträglicher. Was war das? Das sind Sie! Wir müssen uns verstecken! Schnell! Wo denn? Wo? Hinter der Matratze. Das klappt doch nie! Es ist unsere einzige Chance. Kommen Sie! Nein, nein, ich... Kommen Sie! Und jetzt halten Sie die Klappe in Gottes Namen. Sie... Still jetzt. Kommt. Ich weiß. Der sucht alles ab. Der weiß, dass wir hier sind. Wenn er niemanden findet, wird er wieder verschwinden. Aber er wird uns finden. Ausruhe jetzt! Ich hatte keine Wahl, musste den Kuraten in den Klammergriff nehmen und den Mund zuhalten, sonst hätte er uns verraten. Aber er wehrte sich immer weiter. Ich musste alle Kraft aufbieten, um ihn ruhig zu halten. Und der Tentakel kam näher, hörbar näher. Erst als der leuchtende Metallarm ganz dicht bei der Matratze war, wurde der Kurat still. Jetzt war der Tentakel nur noch wenige Inches von uns entfernt. Und plötzlich schnellte er vor. Um ein Haar hätte ich geschrien. Die metallenen Finger fassten das abgetrennte Stück des Tentakels, das neben uns auf dem Boden lag. Geschickt drehte die Metallhand das abgetrennte Stück mit seinen drei Fingern, schien es zu untersuchen. Hätte sich der Tentakel jetzt nur wenige Inches nach rechts bewegt, er hätte uns entdeckt. Und dann schoss der Tentakel plötzlich wieder zurück und verließ mit dem abgerissenen Teilstück wieder den Keller. Es wurde dunkel. Mein Griff lockerte sich. Wir haben es geschafft. Ich kann es kaum glauben, aber wir haben es geschafft. Er ist weg. Fast hätte er uns gehabt. Wir können hier nicht bleiben. Sie wissen jetzt von diesem Raum und kommen vielleicht zurück. Wir müssen weg, so schnell wie möglich. Können Sie sich zusammenreißen für ein paar Augenblicke? Nun reden Sie schon. Sagen Sie was. Wachen Sie auf. Wir müssen unsere Flucht planen. Hey! Hey! Hey! Nein. Nein. Ich kniete mich nieder, suchte seinen Puls. Vergebens. Der Kurat war tot. In meiner Panik hatte ich ihn erstickt. Nein. Nein, wenn ich ehrlich war, hatte Panik nichts damit zu tun gehabt. Irgendwann stand ich auf. Draußen schien der Vollmond, aber der Spalt sah seltsam aus, kleiner als sonst. Ich kletterte bis zur Öffnung und fand ein seltsames Netz aus roten Ästen vor, das sich über den gesamten Boden ausgebreitet hatte und langsam auch in die Öffnung hineinwuchs. Die Marsianer und ihre Maschinen waren verschwunden, nur aus weiter Entfernung hörte ich, wie sie arbeiteten. Ich verließ mein Versteck und schlich mich zur nächsten Hauswand. Der Boden unter meinen Füßen gab leicht nach. Das Geflecht aus diesen roten Pflanzen war weich und abstoßend saftig. Ihre Wurzeln begannen selbst die Mauer, an der ich stand, hinaufzuklettern. Und da begriff ich. Die Marsianer wandelten unseren Planeten um. Sie hatten ihre Pflanzen mitgebracht, die im Laufe der Zeit die Atmosphäre verändern und die Luft für sie atembar machen würden. Jetzt war mir klar, dass wir endgültig verloren hatten. In den kommenden Tagen benahm ich mich mehr wie ein Tier als wie ein Mensch. Ich versteckte mich, lugte, rannte, suchte nach Wasser und Nahrung. Ich weiß nicht, in wie viele Häuser ich einbrach. Die meisten waren bereits geplündert worden. Nirgendwo traf ich auf Überlebende oder Marsianer. Ich kam mir vor, wie der letzte Mensch auf dieser Welt. Auf meinem Weg orientierte ich mich an der Straße nach Putney, weil ich wusste, dass diese an vielen Ortschaften vorbeiführte. Irgendwann trieb mich nur noch der nackte Überlebenswille an, und je knapper die Nahrung wurde, desto schwächer wurde ich. Am Ende stolperte ich nur noch am Straßenrand entlang, bis ich schließlich den Gasthof am Putney Hill erspähte. Im Gasthof fand ich, was ich suchte, ein Bett. Es lag bereits eine Staubschicht auf dem Laken. Ich warf es zur Seite und fiel auf die Matratze. Die Welt um mich herum interessierte mich nicht mehr. £100. Was? Pro Person. Aber das ist doch Wucher. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Sie spielen Gott mit dem Schicksal der Leute hier. Ich habe ein Schiff und nur begrenzt Plätze. Wenn die weg sind, sind sie weg. Aber so viel Geld habe ich nicht dabei. Entschuldigung. Hier sind 100 und 200 Pfund. Vielen Dank. Na dann, willkommen an Bord. Oben gibt's ein kleines Restaurant, falls Sie Hunger haben. Ist aber nicht ganz billig. Danke. Wo haben Sie das Geld her? Von meinem Mann. Sie hatten recht, Stuart. Er wollte, dass ich mich in Sicherheit begebe. Und Sie kommen mit. In meinem Leben habe ich noch nicht so was Köstliches gegessen. Dabei ist es nur Brot und etwas Aufschnitt. Und jeder Bissen kostet ein Vermögen. Hören Sie auf, dauernd ans Geld zu denken. Wir sind am Leben. Das ist alles, was zählt. Ja, so muss man wohl inzwischen denken. Dass wir hier bequem an Deck sitzen, es uns gut gehen lassen, was für ein Luxus. Mary, ich danke Ihnen. Ohne Sie würde ich wahrscheinlich noch immer am Strand umherirren. Dann sind wir wohl ein gutes Team. Jetzt würde es mich aber so langsam mal interessieren, wo das Schiff eigentlich hinfährt. Ja, ich auch. Moment. Sir? Ja, bitte? Sagen Sie, wissen Sie, wo die Reise hingeht? Ostende, sagt der Captain, wenn nichts dazwischen kommt. Danke. Wenn man dem glauben kann. Sie machen sich Sorgen? Ach, der Captain wettert doch nur sein großes Geschäft. Er wird wissen, was er tut. Hoffentlich. Was war das? Ich fürchte, es ist soweit. Die Marsmenschen? Sir? Da hinten, an Land. Das Flackern im Rauch. Sehen Sie? Da wird gekämpft. Wir sollten mehr Fahrt aufnehmen. Das tun wir schon. Seht, da kommt was aus dem Rauch. Wo? Da, ein Schatten. Ja, jetzt sehe ich's auch. Mein Gott, das ist... Das ist ein Dreibein. Es kommt direkt auf uns zu. Oh Gott, dieses Ding ist ja riesig. Das noch eins. Und da noch eins. Die wollen zu uns. Sie verlassen das Land. Sie gehen ins Wasser. Captain, mach Dampf. Wir müssen hier weg. Mehr geht nicht. Wir sind zu langsam. Viel zu langsam. Die Marsianer sind hinter den Schiffen am Ufer her. Da, jetzt versuchen die Schiffe vor ihnen zu fliehen. Die haben keine Chance. Ah, sie greifen an. Nein, das ist nur ein Panzerboot. Es passiert uns. Es ist die Thunderchild. Ja, sie kommt den anderen zu Hilfe. Sie fährt direkt auf die Dreibeine zu. Was machen die da? Stehen im Meer beieinander, als würden sie sich beraten. Sie werden das Panzerboot vernichten. Aber sie tun ja nichts. Sie beobachten nur. Weil die Thunderchild nicht feuert. Sie nehmen das Schiff nicht als Bedrohung wahr. Sonst hätten die Dreibeine es längst mit ihren Hitzestrahlen versenkt. Die Thunderchild fährt direkt auf sie zu. Das Boot hat volle Fahrt. Es will sie rammen. Da, die Dreibeine bewegen sich. Die haben wohl gemerkt, dass sie angegriffen werden. Die Thunderchild wurde getroffen. Gott, der Strahl geht durch den Panzer wie durch Butter. Aber die Child fährt trotzdem weiter. Da, jetzt, der Zusammenprall. Das Dreibein schwankt. Es neigt sich zur Seite. Ja! Ich hab's geschafft. Die Thunderchild hat's tatsächlich geschafft. Sie nimmt den zweiten Marsianer ins Visier. Ja, hau ruhig ab, du dreckiges Marsgesicht. Oh nein, wieder ein Treffer. Aber sie fährt immer noch. Seht euch das an. Sie hat es geschafft. Es stürzt. Das Dreibein stürzt. Ja! Was ist mit dem Dritten? Hat sich zurückgezogen. Hockt am Ufer wie ein feiges Schwein. Ja, es traut sich nicht ins Wasser. Sehen Sie, wie viele Schiffe ablegen. Die Thunder Child hat Ihnen Zeit verschafft. Uns auch. Ja, aber sie ist stark beschädigt. Da ist überall Feuer. Ich schätze, sie wird auseinanderbrechen. Und es werden noch mehr Dreibeine kommen. Ganz sicher. Mag sein, Mary. Aber sie sind nicht unbesiegbar. Ein einzelnes Boot hat zwei von ihnen gestürzt. Wir können sie besiegen. Sie sind verwundbar. Dann glauben Sie, dass wir vielleicht doch eine Chance haben? Warten wir ab, bis wir Frankreich erreicht haben. So schnell geben wir nicht auf. Wenn wir uns zusammenschließen, als Menschheit gemeinsam kämpfen, dann ja, dann haben wir eine Chance. Ganz ruhig, ja? Was soll das? Ich hab nichts. Ich wollte nur etwas schlafen. Und ich hab Sie schlafen lassen. 12 Stunden lang. Jetzt ist es Zeit, dass Sie gehen. Haben Sie vielleicht etwas zu essen oder zu trinken? Was glauben Sie? Das Land hier gehört mir. Es wirft gerade genug für eine Person ab. Also verschwinden Sie. Ich war gnädig genug zu Ihnen. Moment mal, ich kenne Sie doch. Kommen Sie mir jetzt nicht so. Nein, wirklich. Ich bin der Journalist. Ich habe Sie gewarnt. Aber, ja, Sie waren in Woking. Mein Gott, Sie haben das alles überlebt? Ja. Ich habe Sie mit dem Bart gar nicht wiedererkannt. Sie, ich war verschüttet. Was wissen Sie, was gibt es Neues? Was ist mit London, dem Rest der Welt? Verloren. Alles verloren. Was? Die Marsmenschen haben uns überrannt. Sie bauen Fabriken. In London. Ich war dort. Hab gesehen, was sie dort herstellen. Gewaltige Dreibeine. Noch größer und schrecklicher als die wir kennen. Und Maschinen, die fliegen können. Fliegen? Sie werden die ganze Welt angreifen. Zu Lande, zu Wasser und aus der Luft. Ja, sowas Ähnliches habe ich mir gedacht. Der Krieg ist vorbei, nicht wahr? Das war kein Krieg. Bitte? Ist nie einer gewesen. Also schön. Eine Mahlzeit werde ich wohl noch übrig haben für einen alten Bekannten. Kommen Sie. Gut so. Essen Sie. Sie müssen zu Kräften kommen, wenn Sie sich uns anschließen wollen. Uns? Ich bin Soldat. Ich sehe die Dinge so, wie sie sind. Die meisten Menschen hier werden scheitern. Die überlebt haben, werden früher oder später von den Marsianern gefangen genommen werden. Vielleicht werden sie gehalten wie Haustiere. Im besten Fall. Aber nicht ich. Und was haben Sie vor? Es ist eine neue Welt, Schuster. Und sie gehört den Marsianern. Aber noch sind wir nicht besiegt. Wir werden abtauchen, sprichwörtlich. Wie meinen Sie das? Die Kanalisation von London. Oh, London ist entvölkert. Ein paar kräftige Regenfälle und die Kanäle sind frei von Unrat. Die Tunnel sind riesig und sie erstrecken sich unzählige Meilen weit unter der Stadt. Dort werden wir den Gegenschlag vorbereiten. Mit Männern und Frauen, die sich nicht zu fein sind, die nicht zu faul, feist oder schwach sind. Wir brauchen weder Sänger, noch Künstler, noch Schwätzer. Wir züchten Kämpfer heran, im Verborgenen. Es wird ein hartes Leben sein, aber eines mit einem Ziel. Verstehe. Und für jemanden wie mich ist dann wohl kein Platz bei Ihnen. Im Gegenteil. Wir brauchen Wissenschaftler. Wir müssen lernen. Viel lernen. Wir müssen aufschließen. Den Marsmenschen ebenbürtig werden und dann... Eines Tages werden diese Dreibeine losschlagen. Der Hitzestrahl wird Tod und Vernichtung bringen. Aber es sind keine Marsianer, die Dreibeine bedienen werden, sondern Menschen. Wir, der Widerstand. Wir werden gelernt haben, die Dreibeine zu bedienen. Und dann holen wir uns diese Welt wieder. Unterirdisch, ja? Ich habe alles genau durchdacht. Nur die Stärksten dürfen bleiben. Schwache und Kranke werden nicht geduldet. Auch die Frauen müssen stark sein, hart im Nehmen, als Mütter genau wissen, worauf es bei der Erziehung ankommt. Aber was Sie vorhaben, wird eine Ewigkeit dauern. Natürlich, so ist es nun mal. Die wahre Revolution bereitet den Paukenschlag lange vor. Nachhaltigkeit, mein Freund, das ist es, worauf es jetzt ankommt. Nachhaltigkeit und unerbittliche Härte. Ich blieb einige Tage bei dem Soldaten. Er erklärte mir seine Vision und ich muss ehrlich zugeben, dass sie etwas Verlockendes hatte. Ein Ziel, die Möglichkeit, diesen Albtraum zu beenden, schien so fantastisch, dass ich mich ertappte, selbst daran zu glauben. Aber je länger er erzählte, desto deutlicher schien der Wahn in seinen Augen durch. Und ich fragte mich, ob eine solche Welt am Ende wirklich lebenswert sein konnte. Eine Welt, in der die Schwachen keine Chance hatten. In der nur das Gesetz des Stärkeren galt. War es nicht genau das, was wir gerade erlebten? Hier und jetzt? Am Morgen des vierten Tages verließ ich das Gasthaus. Ich stellte dem Soldaten in Aussicht, wiederzukommen, und machte mich auf den Weg zurück nach Leatherhead, um dort nach meiner Frau zu suchen. Es war das Einzige, das mir jetzt noch Sinn zu machen schien und das den letzten Funken Hoffnung in mir befeuerte. Nie hätte ich damit gerechnet, was an jenem Tag geschehen würde. Ich hatte bereits mehrere Dörfer passiert. Nirgendwo sah ich eine Menschenseele oder einen Marsianer, nur dieses rote Geflecht, das sich aber nicht weiter auszubreiten schien. Die Nachmittagssonne stand mir im Rücken, als ich die Straße hinab zu einer größeren Ortschaft lief. Die Welt kam mir auf eine surreale Weise plötzlich ganz friedlich vor. Doch dann änderte sich alles. Ich war zu selbstsicher gewesen. Die Marsianer waren noch da. Ich hörte ihren Ruf. Er war anders als früher. Sicher, weil sich nach der Eroberung ihre Kommunikation auf andere Inhalte konzentrierte. Ich warf mich in ein Gebüsch, blickte die Straße hinab. Und plötzlich sah ich zwei Gestalten aus der Ortschaft auf das offene Feld rennen. Menschen. Es gab also noch Menschen. Bestimmt hatten sie sich wie ich einst in den Trümmern versteckt oder hatten sich sonst irgendwo Schutz gesucht. Aber was hatte sie veranlasst, jetzt davon zu rennen? Oh mein Gott. Ich hörte den Lärm, sah Staubwolken aufsteigen. Sie griffen wieder an, scheuchten die letzten Menschen aus ihren Löchern, um sie zu töten oder zu fressen. Das war mein erster Gedanke. Und dann flüchtete wieder ein Mensch aus dem Dorf. Ein Mann. Er kam die Straße hinaufgerannt, direkt in meine Richtung. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen, sprang aus dem Gebüsch direkt auf den Mann zu. Hey! Ah! Kommen Sie! Verstecken Sie sich! Nein, lassen Sie mich! Aber die Marsianer werden Sie auf offener Straße finden. Was? Wenn Sie wieder angreifen, können wir nur flüchten und uns weiter verstecken. Ja. Wovon reden Sie? Die Dreibeine! Sie sind von Sinn! Gott! Dann ist es wirklich der letzte Schlag gegen die Menschen. Was? Nein! Sie stürzen! Sie... Was? Wir müssen weg, sonst erschlagen sie uns! Ah! Oh mein Gott! Das Dreibein war direkt aus dem Wald neben uns getorkelt. Schleim troff in langen Fäden aus dem Rumpf. Das Ungeheuer wankte ungelenk und dann kippte es plötzlich um. Sehen Sie? Wir müssen aufs freie Feld. Sie früh genug sehen und ihnen ausweichen, wenn sie kommen. Und wenn sie schießen? Aber sie schießen nicht mehr. Kommen Sie jetzt endlich! Warten Sie! Nur einen Moment! Oh mein Gott! Was machen Sie denn da? Gehen Sie da weg! Wer weiß, was da drinnen ist! Aber sehen Sie doch! Der glänzende Körper des Marsianers rollte aus dem umgekippten Dreibein. Die Haut war von Rissen übersät, aus denen gelbliches Sekret quoll. Das Wesen atmete noch einige Male schwer, und dann starb es. Aber das... Sie sterben. Alle? Ich weiß es nicht. Kommen Sie, bitte. Es ist hier nicht sicher. Na los! Überall, wo wir hingingen, trafen wir auf orientierungslos daherstampfende Dreibeine oder ihre umgestürzten Überreste. In Ditten war der Marktplatz übersät von toten Marsianern. Aber woran waren sie gestorben? Nach und nach traten aus den Schuttbergen und zerstörten Häusern Menschen hervor. Männer und Frauen, Alte und Kinder, manche hatten Tiere bei sich. Ich sah ein Kind, das eine Puppe auf dem Arm trug. Apathisch und mit leeren Augen lief es neben seiner Mutter her. Niemand begriff, was hier geschah. Und es dauerte lange, bis wir es begreifen konnten. Die Marsianer hatten nicht alles zerstört. Es gab in Europa noch viele Metropolen, die unangetastet waren. Paris zum Beispiel. Dort obduzierte man die außerirdischen Leichen und fand heraus, dass sie Opfer von Bakterien geworden waren. Kleinstlebewesen, an die sich der Mensch in einem Jahrtausende währenden zähen Kampf gewöhnt hatte. Diesen mikroskopisch kleinen Geschöpfen war es gelungen, was die geballte britische Feuerkraft nicht vermocht hatte. Sie besiegten die Invasoren und übergaben die Erde ein zweites Mal dem Menschen. Warum? Lag dahinter eine tiefere Bedeutung? Oder war es einfach nur Zufall gewesen? Ehrlich gesagt, ich weiß es bis heute nicht. Kathy kam nach Woking zurück, genau wie ich. Unser Haus hatte die Schlacht überlebt. Wir fielen uns überglücklich in die Arme, aber wir waren nicht mehr dieselben Menschen wie zuvor. Auch Kathy hatte Schreckliches durchgemacht. Wir beide haben bis heute nicht Frieden mit unserer Vergangenheit machen können. Von meinem Bruder fehlte zunächst jedes Lebenszeichen, doch auch er meldete sich schließlich per Telegramm aus Frankreich. Mr. Schuster? Als jemand, der den Krieg von Anfang bis zum Ende miterlebt und vieles notiert hatte, oblag es mir, einen detaillierten Bericht zu verfassen. Und so stehe ich jetzt hier, im Naturkundemuseum vor dem großen Behälter, in dem ein nahezu unversehrtes Exemplar der Marsbewohner in Spiritus eingelegt ist. Es starrt mich an mit seinen dunklen, toten Augen. Und ich frage mich, wer von uns eigentlich der wahre Feind ist. Wir haben den Krieg der Welten überlebt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass jene Generationen, die den Krieg nur aus Erzählungen wird kennenlernen, das Wissen für sich nutzen werden und das einzigartige und teuer erkaufte Privileg erkennen, in Frieden und in Freiheit leben zu dürfen.